Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Abend. Guten Abend. Und in Memoriam an unseren kranken Kollegen. Heute ist der Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung. Hervorragend. Gestern war der Tag der Blockflöte, den hätte ich lustiger gefunden. Angeblich ist aber auch heute der Spielegott-Tag. Spielegott. Nicht schlecht, ne? Gott würfelt aber nicht. Was spielt er? Das weiß ich nicht genau. Dann zieht er nur Karten wahrscheinlich. Ja, welche, wo der Teufel drauf ist. Der zählt die Karten, der liebe Gott. Um seinen großen Blackjack genug mitzunehmen. Und zinkt sie auch. Ja, das war der Teufel. Meine aber auch. Aus einer anderen Richtung her. And that Spanish train still runs between Guadalquivir and Old Seville. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Kennst du es nicht? Das berühmte Lied darüber, wie der Tod und, der Teufel und Jesus um die Seele eines spanischen Lokomotivführers schreien. Nee, doch nicht. Das Spanish Train, Chris de Burg. Der hat mal gute Musik gemacht, bevor er ein Schnulzeneini geworden ist. Jo. Chris de Burg. Apropos diabolisch. Die Linke. Oh ja, stimmt. Diabolisch. Abfrage, Unwetterwarnung. Unsere Kundgebung am Freitag kann aufgrund der kommenden extremen Winterwetterlage leider nicht stattfinden. Bleibt sicher zu Hause. Revolution will not be schneegeräumt. Bleibt sicher zu Hause und helft einander, die Kälte gut zu überstehen. 5 cm Schnee und jetzt ist mal wieder Land unter. Ne? 5 cm Schnee und mal 2 Nächte unter Null. Ja, genau. Und die Linke muss sich schon gegenseitig helfen, die Kälte gut zu überstehen. Verbrennt eure überflüssigen Theoriebücher oder so. Ja, oder geht zu euren Nachbarn und schnort euch da, wenn es euch zu teuer ist, selber zu heizen. Enteignet anderer Leute Körperwärme oder so. Dann habe ich ja leider abgesagt. Wegen Schneesturm. War das denn in Berlin so schlimm? Völkerrecht, irgendwas, Venezuela, Ausrufezeichen. Ach so. Kundgebung vor der US-Botschaft. Runner von Maduros Grundstück. Ja, irgendwie, die Linke, da kann man sicher sein. Wenn es um Arschloch geht, stehen die irgendwo und sagen, ja, lass den frei. Oder gib dem Macht. Oder... Egal, ob der Typ halt die Opposition in seinem Land knallhart unterdrückt hat oder nicht. Er war halt auch ein Linker, da muss man mal ein Auge zudrücken. Und das ist von der Bundespartei hier und mit dem Logo der Bundestagsfraktion drauf. Also jetzt auch nicht irgendein Ortsverband oder so. Und das Erste, was ich mir dabei gedacht habe, ist Linke, die ein Problem mit der Kälte haben. Also ich glaube, das wird nichts nach der Revolution. Wissen die, welche Temperaturen in Sibirien herrschen? Ich glaube eher nicht. Nicht so kalt wie in Hannover, weil Noki sagt gerade, ihr habt -8 Grad da. Ja, treffen Sie genug von der ganzen Botschaft. Bei mir ist noch geheizt, wer weiß wie lange noch. Wenn so unsere Gaskraftwerke ausstellen, was ja geplant ist irgendwann, und das dann durch Wärmepumpe ersetzen. Wo sie gerade dran werkeln und wo alles super teuer durch wird, was sie schon gemeldet haben, irgendwie vor einem Vierteljahr in der Hannoverschen Allgemeinen. Das wird super in der Zukunft hier bei uns. Ich freue mich tierisch, in dieser Region zu wohnen. Willkommen in der Zukunft von Hannover. Ist das ein Wärmepumpen, Fernwärme oder wie ist das? Ja, so wird es wahrscheinlich laufen. Ich kriege ja Industriefernwärme in den neuesten. Wie? Und noch ist das nicht im Preis gestiegen, was irgendwie gab es auch so Ansagen. Das ist nicht so schlimm, sozusagen. Toi, toi, toi. Naja, gut, wenn wir bald keine Industrie mehr haben, gibt es auch keine Industrieabwärme mehr, ne? Hm. Ja. Sind wir mal gespannt. Habe ich auch so gedacht. Woher kommt das aus dem Kraftwerk, wenn kein Kraftwerk mehr da ist, wenn nur Windräder da sind, so ungefähr? Ne? Gott, sag mir nicht, dass Disney jetzt ein Remake von der Muppet Show macht, bitte. Mhm. Nee, Disney nicht, aber hier dieses Schmierentheater von den beiden Herrschaften hier. Freie Disney-Partei. Ja, die haben doch irgendwas von Kermit und Miss Piggy erzählt. Aber das waren ja gar nicht Kermit und Miss Piggy, das waren ja diese beiden alten Typen. Ich hab schon vergessen. Stettler und Waldorf. Ja, das sind die beiden Experten. Alten Typen. Ja, aber das wissen die Herrschaften hier scheinbar nicht, obwohl die ja eigentlich in der Generation sein sollten, oder? Die da richtig. Ja, absolut. Und mitbekommen haben, also wenn ich sowas nicht weiß. Ja, aber so Leute kennen sowas nicht. Die mögen. Das sind keine. Ich glaube nicht, dass das Popkulturmenschen sind. Da gab es keinen Grauburgunder, ja. Ja, aber die Tagesschau oder so hat sich, glaube ich, vermeldet, dass sie da jetzt einen Neuanfang starten oder so. Ach so, haben die das vermeldet, ja. Stand so in der Pressemitteilung, ja. Ja, fand ich auch krass. Die hatten Nasen auf der Bühne, aber einen Neuanfang. Auf der Bühne waren die ja nicht. Ja, die hatten so ein Foto da von der Bühne. Und dann, dass das nicht originär war. Das war ja der Witz dabei. Man macht sich da irgendwie drüber lustig über das, was da gesagt wird. Hat aber auch nicht so richtig gut funktioniert. Okay. Also die haben im Endeffekt gemeint, das wäre bisher nicht so gut gewesen, was da dargeboten wurde an Vorträgen. Und das sollte wohl dann irgendwie selbstironisch sein oder so. Aber das hilft dann schon irgendwie, wenn es einen gewissen Kontrast gibt zwischen dem, was man da sagt und dem, was man gesehen hat vorher. Und dann zu merken, dass es selbstironisch ist und nicht, dass es irgendwie auch eine ernst gemeinte Aussage sein kann, dann ist es eigentlich nicht mehr so richtig selbstironisch. Also ja, da ist noch jemand irgendwie im medizinischen Notfall geraten, mitten in der Rede vom Bundesvorsitzenden. Da haben sie da irgendwie erstmal 2-3 Minuten rausgecuttet. Ich habe es mir nur im doppelter Geschwindigkeit angehört, von daher, da kam es mir schon relativ lange vor. Und das, was er erzählt hat, ist auch so, das übliche Gedöns. Hat er irgendwie versucht, einen Witz zu reißen über, er wäre nicht verheiratet mit der Schuldenbremse. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal irgendwo gehört. Sondern er wäre verheiratet mit seiner Frau. Irgendwie so 2 Leute haben gelacht oder so. Das war nicht so der Burner. Und dann fing er irgendwie an mit, wir müssen das jetzt so machen wie in Dänemark. Und dann dachte ich schon so, geil. Harte Kante hier mit den Migranten. Von wegen, ne, den Flüchtlingen in diesem Fall. Dass man da, die dänische Premierministerin hat ja quasi gesagt, jetzt so, ihr macht unser schönes Land hier kaputt. Geht nach Hause, so nach dem Motto in ihrer Weihnachtsansprache. Und dachte ich schon, es geht darauf hinaus. Wisst ihr, worauf er hinaus wollte mit seinem, wir machen es wie in Dänemark? Verwaltungsreform. Ja, fast. Die Kühe mit dem komischen Zeug füttern, was du mir vorzunehmen. Nee. Die Grundschulen finanzieren. Ja. Yay. Da wäre ich von alleine auch nicht drauf gekommen. Da haben wir alle. Das haben wir uns schon mal gedacht, ne? Wenn jetzt die Grundschulen irgendwie. Weil da wird endlich das nordische Modell für die Grundschulen. Da wird nämlich der Grundstein. Wer wird denn dann da belangt, die Lehrer oder die Schüler? In der Grundschule wird der Grundstein nämlich gelegt für die Zukunft. Wusstet ihr das? Also, und andere Allgemeinplätze von eurer Großmutter. Ich war hin und weg. Ja, diese Aussage hier möchte ich aber auch mal kurz vorspielen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, man muss vielleicht sogar unterschiedlicher Meinung sein, aber im Ziel sind wir uns einig. Wir brauchen Freiheit in diesem Land mehr als je zuvor. So ist es. Und dafür wollen nicht nur wir kämpfen. Was? So ist es. Das sagt ihr einfach, so ist es, obwohl sie immer, wenn sie den Mund aufmacht, eigentlich gegen Freiheit argumentiert. Das ist verrückt. Total verrückt. Total verrückt, so ist es, ruft die da. Scheißegal, ob es stimmt oder nicht. Und Leute, Freiheit bedeutet auch Diskussionen in der eigenen Partei zuzulassen. Man sollte nur nicht die Geschichten der anderen erzählen, die über uns erzählt werden. Es hilft zu diskutieren, ja. Und das fand ich besonders lustig, weil wo wird denn da diskutiert? Ich merke da nicht viel von irgendwelchen Diskussionen. Ich merke irgendwelche Leute, die durch die Gegend rennen und sagen, ja, man soll nicht spalten und man soll nicht den Leuten irgendwie sagen, sie wären grün oder so, aber selber drehen sich die gleichen Leute dann um und sagen, hier Kemmerich so aus der Partei und die Adler wollen mal raus ekeln, also jetzt nicht so mit diesen Worten, aber sinngemäß halt auf jeden Fall. Und Ja, freuen sich einen ab, wenn der Kemmerich nicht gewählt wird in den Vorstand. Gut, jetzt ist er eh weg, aber lauter so Dinge. Also da kann man ja dann spalten und schießen und irgendwie proklamieren, was man da wie für das Richtige hält. Oder diese jungen Liberalen Niedersachsen, die bei jedem nur Störgeräusche auslösen und die mich da ja schon halb gemobbt haben mit irgendwelchen Telefonanrufen um 1 Uhr morgens oder so. Und dann weggeblockt und so. Also, was denn das diskutieren? Und das, was die anderen vorwerfen, nicht zu eigen machen, ja, die anderen, lieber Marie-Agnes, das sind aber sehr, sehr viele, diese anderen. Und ganz viele von diesen anderen sind Leute, die uns früher gewählt haben und also jetzt die FDP gewählt haben. Und die anderen, die ja, sind jetzt welche, die die FDP nicht mehr wählen. Weil du sagst, du, auf die sollen, das soll man sich nicht zu eigen machen, was die sagen, warum. Wo man jetzt den Fokus hinlegen soll oder so. Das soll man sich nicht zu eigen machen, oder wie? Da soll man am besten gar nicht drüber nachdenken, sondern am besten ansonsten lieber ein bisschen diskutieren. Und das Diskutieren dann in Folge von euren Proklamationen, die ja da immer von euch gibt. Also, finde ich nicht überzeugend, Frau Strack-Zimmermann, um es mal höflich auszudrücken. Ja, und Team Freiheit, wo Herr Kemmerich jetzt ist, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Und dieses Jahr habe ich leider den Artikel auch nicht gefunden. Das ist hier die Zeitung, habe ich jetzt auch schon mal vergessen, wie sie heißt. Ich habe es auf jeden Fall ergoogelt. Da gibt es auch nur so eine komische Online-Ausgabe, wo man nicht direkt rein verlinken kann. Deswegen jetzt hier den Screenshot. Der Gerd Wöllmann hatte das hier aufgetan, war da in Diskussion mit dem Mann von Frauke Petri. Ja, wie heißt er? Der Herr Pretzell. Pritzel, genau. Und hier hat jemand also geschrieben, hier die Frau Scharf von dieser Zeitung, wo ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, wie sie heißt. Also sie schreiben, volle Kraft zurück ist der Titel und dann, sie wollten eine liberale Alternative sein und der FDP das Leben noch schwerer machen. Nun verkündet das Team Freiheit zwar alle Voraussetzungen für die Zulassung zur Landtagswahl im kommenden Jahr zu erfüllen und dennoch nicht anzutreten. Die Initiative um Ex-AfD-Frau Frauke Petri und Ex-FDP-Mann Thomas Kemmerich konzentriert sich einer Mitteilung zufolge lieber auf den Bund. Zwar habe man bewiesen, dass man mobilisieren könne, aber weil man eben für Effizienz und gegen Verschwendung stehe, wolle man die Ressourcen nur in den Bund einsetzen, weil dort der Hebel am größten sei. Und schließlich, so Petri, erscheine eine Neuwahl dort jederzeit möglich. Wie sie zu dieser Einschätzung kommt, bleibt ihr Geheimnis. Ja, gut. Da würde ich schon sagen, dass es da gewisse Ansatzpunkte für gibt, aber gut. Aber zugegeben, gar nicht erst anzutreten und den potenziellen Wählern damit eine mit hoher Wahrscheinlichkeit verschenkte Stimme zu ersparen, wenn man am Ende eh an der 5%-Hürde scheitert, das ist überaus effizient. Ja. Keine Ahnung, Teamfreiheit. Ich bin da sehr skeptisch. Also zum einen, weil das ja halt, die sagen das ja sozusagen als Feature, dass man da irgendwelche Leute halt dann da berufen möchte, um da irgendwie zu kandidieren für diese Partei. Aber im Endeffekt ist es ja ein hochintransparenter Prozess, diese Auswahl von diesen Leuten. Und weiß ich dann nicht, ob ich das so gut finde. Und ja, keine Ahnung. Finde ich schwierig bei aller Schelte von irgendwelchen Parteien und ich merke das ja sehr, wie das ist. Und auch dieser Unterbau von Leuten habe ich auch schon ein paar Mal drüber erzählt. Diese ganzen Leute, die man halt nicht kennt, die da aber in diesen Parteien halt ganz viel mit strukturieren, irgendwie im Positiven wie im Negativen, in der zweiten Reihe, da irgendwie diese ganzen Angestellten von irgendwelchen Abgeordneten, diese ganzen Leute. Ja, das ist halt auch irgendwie schwierig, Politik zu machen ohne diese Leute. Das ist halt eben der Grund, warum es diese ganze Gruppe von Leuten überhaupt gibt. Einfach vom Arbeitspensum und dem ganzen Gedöns halt, stelle ich mir das schwer vor und weiß ich auch nicht, wie die das dann machen wollen in irgendeinem Team Freiheit, wenn sie da mal für irgendwas gewählt werden würden. Und es ist mal schön, irgendwelche hehren Ideale sich da irgendwie aufzuhängen und zu sagen, so ja, Partei ist ja böse und so, ja, okay, das sagen dann viele Leute so, ja, es ist so. Aber weiß ich nicht, ob das mit dem Geschäft so funktioniert und ob das dann das dann irgendwie anders dann da irgendwie läuft oder so. Oder ob das dann nicht hinterher dann noch tollere Skandale irgendwie gibt, wer sich da irgendwelche Plätze dann hinterher erkauft oder so und wen man da irgendwie vorher kennen muss, um da irgendwo reinzukommen oder lauter solche Sachen, was ja dann auch nicht viel anders ist als irgendwelches Parteigedöns. Ja. Und da hört man irgendwie gar nicht so viel von, was jetzt gerade in Brandenburg los ist. Ich habe das auch nur so nebenbei irgendwie gesehen und habe das jetzt hier nochmal gegoogelt, um das hier mit reinzunehmen. Habt ihr da irgendwie groß was von gehört? Von Brandenburg, von der Regierung? Ja, ich habe schon gehört, dass die auseinandergebrochen ist, auf jeden Fall. Unter größerem Getöse. Aber das war ja schon, das hat ja schon vorher gewackelt, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber nun ist sie durch. Ja, genau. Also es war ja BSW und SPD und jetzt will die SPD mit der CDU koalieren. Ein paar Leute von BSW sind zur SPD übergelaufen. Und dann gab es irgendwie Aufregung darüber, über diesen Antrag von der AfD auf Neuwahlen, wo dann in der BSW-Fraktion irgendwelche Leute gemeint haben sollen, wo man sollte dem zustimmen, weil es ein vernünftiger Antrag ist, so nach dem Motto. Und da sind dann noch mehr Leute irgendwie ausgetreten aus der Fraktion und aus der Partei, weil es ja gar nicht geht zu sagen, dass man der AfD irgendwie zustimmen soll, auch wenn es um sowas ist, ja keine Programmatik oder Ausrichtung oder so. Das ist ein Antrag auf Neuwahlen. Also. Und wenn man dann diese Position vertritt, dann soll man das doch einfach dazu stimmen und fertig. Also. Aber das, ja. Es war dann Anlass für Leute da aus der Partei auszutreten, aus der Fraktion. Aber BSW, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie lange es den Laden jetzt überhaupt noch geben wird, wenn das SW da nicht mehr dabei ist. Oder was meinst du? Mamon ist irgendwie rausgecuttet. Ja, Mamon ist rausgeflogen, so wie es aussieht. Ja, ohne Sarah Wagenknecht. Wie heißen die jetzt dann? Schnelle Weltherrschaft? Soziale Wirtschaft? Das war ja, Wirtschaft. Unsere, ja. Unsere Idee, ja. Irgendwas mit wirtschaftliche Vernunft so. Oder irgendwie so. Sozialistischer Würgegriff. Sozialistischer Würgegriff. Ja, es würde auch gehen. Sowjet Wiederbelebung. Ja, und die müssen jetzt halt mit aller Gewalt da versuchen, das unter Deckdach und Fach zu kriegen, weil, ich meine, es kommen ja sowieso Neuwahlen, aber man möchte das ja jetzt nicht schon vorher wegschenken, glaube ich. Naja, also wenn sie sich jetzt mit der CDU einig werden, dann können sie ja damit denen regieren. Aktuell ist jetzt. Aber wie lange noch? Irgendwann demnächst sind doch Landtagswahlen. Oder? In Brandenburg? Ich weiß gar nicht. Ich schon so Angst vor für diesen jungen. Ich dachte, die wären noch gar nicht so lange her in Brandenburg. Okay, dann habe ich es vielleicht falsch im Kopf. Vielleicht 2024 oder so? Wahltermine in Deutschland. Schauen wir doch mal. Oh, Brandenburg erst 20. Nee, das ist Kreistag. Landtag erst 2029, ja doch. Hast recht, also das heißt, ja klar, steht viel auf dem Spiel, wenn sie das jetzt platzen lassen sollten aus irgendeinem dummen Grund, ne, verlieren sie das erste Bundesland. An die Blauen. Oder zumindest halt, oh, ja gut, müssen sie da dann eine sehr bunte Koalition schmieden, um es nicht an die Blauen zu verlieren. Und dann wäre das Land im Endeffekt halt unregierbar. Beziehungsweise totaler, kompletter Stillstand. Ja. Deswegen ist sicherlich der für aus Sicht der Kartellparteien der bessere Versuch, halt mit der Kartellpartei schnell was Neues auszuhandeln. Die CDU wird ja wahrscheinlich flexibel sein. Das finde ich auch mal so gut. Laufen die Leute über von der BSW zur SPD, so hurra, jetzt sind wir ja ins Meer, dann können wir jetzt mit der CDU auch koalieren. Klasse. Super also Sache. SPD ist immer flexibel, moralisch, körperlich, alles da. Nee, ich meine jetzt auch mit der CDU, dass die sich dann da nicht irgendwie sträuben oder so und irgendwie sagen so, ja okay, jetzt nimmt ihr diese BSW-Leute irgendwie auf und jetzt seid ihr dann mehr so, okay, aber ich meine, das sind jetzt Leute von BSW, aber das ist ja egal, ne? BSW ist ja, ach, das ist ja, aber dann ruft der Merz an und sagt, dann ruft der Merz an und sagt, hier, das ist ganz einfach, ihr müsst das Rückgrat einfach nur oben durch den Hals rausziehen. Ja. Und dann könnt ihr mit jedem koordinieren. Ja, genau. und könnt euch komplett dominieren lassen, ohne dass ihr euch schämt. Aber es könnte sein, dass vielleicht so ein Zwerchfell irgendwie Probleme kriegt, wenn die dann vielleicht so die Rückfrage stellen und sagen so, ja, aber Friedrich, wir haben doch in der Wahl im Wahlkampf was anderes versprochen. Nachher kriegt der arme Mann noch irgendwie ein gerissenes Zwerchfell oder so davon. Braucht ja keiner. Also. Ja. Ja, ohne wen hätten die Berliner keinen Strom? Ohne Österreich. Ist verrückt, aber klingt verrückt, aber ist so. Ja, habe ich tatsächlich auch noch gar nichts von gehört. Also ich weiß nicht, ob du in einer anderen Zeitung auch was davon gehört hast, oder der Chat hier, aber mir war das, als ich die Einreichung hier gesehen habe, war mir das komplett neu. Nee, ich habe das auch zum ersten Mal hier bei der Kronenzeitung gesehen, die natürlich mit gewissem Patriotismus darüber auch berichten. Für Berlin ist es natürlich eher peinlich und für Deutschland. Genau, aus dem Weinviertel sind die beiden Herren, die man hier sieht, der Patrick Adamek und der Joachim Sauer, die sind angereist und haben in Berlin das Ganze wieder in Ordnung gebracht, damit es da wieder an Strom gab und eine Heizung und ein Wasser und was man so alles braucht. Weil in dem Entwicklungsland brannten eine, das ist ja ein eigenes Land, in dem Entwicklungsland Berlin, da geht das halt nicht. Da hat man niemanden, der so zwei Kabel zusammenbinden kann. Weil es ist wirklich so, dass es wohl, sie sagen, es gibt in Europa eine Handvoll Experten, die das können. Es mussten nämlich alte Niederdruckölkabel mit neuen XLPE-Kabeln verbunden werden. Also die Fachleute werden wissen, was das bedeutet, aber der Chef von dieser Ich habe das tatsächlich auch von einer Fachperson erklärt gekriegt. Das war eine Frau sogar mit dem Namen, irgendwo hatte ich den auch schon mal gehört. Der Name war Franziska Giffey. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber die hat mir das auch so erklärt. Kabeln ist so. Alte Ölkabel sind nichts Neues für Elektriker. Aber das sind natürlich dicke Kabel, das ist schon mal spezielles gewesen. Ja. Das war halt das Ding, weil das war irgendwie mit dieser Redundanz, die man da auch irgendwie hat, und die haben das irgendwie so schlau gebaut, dass sie sich gedacht haben, man baut dieses alte Ding an das neue Ding irgendwie dran, und das war dann genau die Stelle, wo es kaputt gegangen ist. Ja, oder halt, man hat sich genau die verwundbarste Stelle halt ausgesucht bei dem Anschlag. Ne? Sechs dieser paar Spezialisten, die es gibt, arbeiten bei der Firma ETN in Österreich. Das sind die, die auch den Herrn Sauer und den Herrn Anamek geschickt haben. In Deutschland. Ich kann mir gerade vorstellen, wie diese beiden Leute da im Schnee durch Berlin stampfen. Oder irgendwelche Bunthaarigen um die Ecke kommen und irgendwie sagen so, ja, hier könnt ihr überhaupt arbeiten, hier könnt ihr öffentliche Aufträge hier annehmen, hier bei uns. Wo sind hier eure Nachweise über eure kritischen Schulungen? Seid ihr stramme Antifaschisten? Seid ihr toxisch männlich? Was denkt ihr über die Islamisierung des Berliner Kreuzbergviertels? Ja, nee, da also mit solchen Ansichten, dann bleiben wir lieber im Kalten, nicht? Also bei uns ist ja Strom, aber die Leute im Südwesten sollten, bevor Nazis unseren Strom reparieren. Ja, 100.000 Volt, 100.000 Volt gehen durch diese Kabel, also da braucht man dann auch Experten. In Deutschland gibt es zwei oder drei Leute, die das könnten, und die waren wahrscheinlich ausgebucht oder im Urlaub, oder deswegen mussten wir aus dem Weinviertel die beiden sympathischen Herren holen, dass die uns helfen. Gell? Ja. Ich versuche auch gerade zu überlegen, wie man diese Geschichte mit Fuck You Goethe irgendwie framen könnte. Tja, vielleicht muss ich sagen, kennen Sie den Film Fuck You Goethe? Was war es, Teil 2 oder Teil 3? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube Teil 3. Ja. Und der E-Tacker weist darauf hin, dass Joachim Sauer, ja, eigentlich kennen wir ja aus der anderen Rolle, die er normalerweise spielt, nämlich der Typ von der Merkel. Weiß nicht, ob das ein Doppelleben ist. Ich habe bei den Leuten zuerst gedacht, dass sie mir gleich sagen, was meine Wertsachen wert sind oder so. Naja, okay, sehen auch so ein bisschen so aus. Stell dir vor, der Mann von der Merkel tagsüber gibt da so den knochigen Studienrat, und nachts hier kommen die, zeigt er seine Tattoos und repariert 100.000 Volt Leitung. als Ausgleich dafür, dass er die Alte daheim hat. Ja, ich habe eine Zeit lang mal in der Ecke von Hannover gearbeitet, wo es dazu, wo man da so richtig Mittag essen konnte, nur irgendwie so ein Container war von so einer Bild-Zeitungslesenden Pächterin, und die Leute, die da immer so mittags ein- und ausgingen, die sahen auch alle so aus wie die beiden Herrschaften hier. Ja, also, Handwerker. Ja. Ehrliche, gute Leute, die die Sachen wissen, die die viele Leute schon vergessen haben. Und nur wegen dieser Leute funktioniert ja überhaupt unser Gemeinwesen noch. Wenn die mal weg sind, sehe ich schwarz. Ich meine, hier Patrick sieht ja noch ein bisschen jünger aus. Aber Joachim, wenn er genauso alt ist wie seine Frau, ist ja auch bald in Rente. Ja. Aber wenn der Strom ausfällt, dann gucken wir einfach aufs Handy, wie man wieder anmacht. Ich glaube, da, in Berlin würdest du viele Leute finden, die dir zustimmen. Wahrscheinlich. Die haben da auch viele Wärmepumpen, die dann Gefahr laufen zu explodieren, wenn man sie einfach wieder anmacht. Ich freue mich. Das Ding bei Fuck You Goethe 3 war ja, dass es da um irgendwelche Mobbing-Trainings gab, Anti-Mobbing-Trainings, die Franziska in Deutschland einführen wollte in ihrer Aufgabe als Familienministerin. Ja, vielleicht gibt es da ja eine Verknüpfung oder so. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Habeck. Bingo. Ja, vielleicht hast du deine Spur gefunden. Ja, aber wie gesagt, unser Land kann sich nicht mal... Wenn es erst fördert es die Terroristen, dann verharmlost es sie, dann zahlt es ihren NGO-Freunden Geld, und wenn sie dann was kaputt machen, müssen wir Leute aus Österreich holen, weil wir es selber nicht können. Größte Exportnation der Welt, Deutschland, fuck off, echt. Alles nur noch Kulisse. Alles nur noch Pappmaché, und es ist erschreckend. Spielsatz und Sieg. Ja, genau, das war ja halt auch ziemlich anstrengend für den armen Bürgermeister. So dass er dann durch war um 13 Uhr und seinen Termin einfach wahrgenommen hat, den er sowieso wahrscheinlich hatte. Ich hätte es vielleicht auch so erklärt. Ich hatte einen Termin überlegt, warum ich ihn nicht wahrnehmen soll. Konnte da jetzt eh nichts machen oder so. Aber gut, er hat sich eben anders verteidigt und meinte, er wäre so durch gewesen. Konnte er nichts machen. Ja, also da kann man schon was machen. Man muss ja nicht Tennis spielen gehen. Also. Ja, er hätte vielleicht vor Ort sein sollen, irgendwie sowas, ne? Sich ein bisschen zeigen. Ein bisschen ja, und wenn er. Ärmel hochkrempeln einfach für die nächsten Wahlergebnisse, das wäre schon gut gewesen. Ne? Ja, du meinst also, er hätte hier den Helge machen sollen, oder wie? Ja, oder den Schröder. Wenn mich noch erinnert an Helge Lind mit dem Sandsack in der Hand oder so, ja. Und die ganzen vielen Sachen, wo jemand was anderes dahin geschubbt hatte, großartig. Ja, ein kleines Geschmäckle kriegt das Ganze wohl auch dadurch, dass er irgendwie mit einer Untergebenen gespielt hat, die er aber selbst in den Job berufen hat. Moment mal, das ist seine Freundin. Ja, Freundin. Also das ist ja schon lange Freundin. Achso, okay. Das ist also, dass da der pure Nepotismusstand ist, wissen wir alle. Ja. Okay, ich habe da heute zum ersten Mal von gehört. Na gut. Also in dem Zusammenhang am lustigsten fand ich diese Fotomontage. Habt ihr die gesehen? Weil es gibt ja das Foto, wo er diese alte Frau besucht. In dieser Sporthalle und sich so unterbeugt. Mit Tennisschläger, ne? Und da hat jemand halt ihn im Tennis-Outfit mit dem Schläger dazu geshoppt und oder so. Junge Frau, das ist hier nicht zum Ausruhen, das ist eine Sporthalle. Verschwinden Sie mal, so ungefähr. Aber ich finde das schon so, also dieses Bild von der 97-jährigen Frau in dem Pflegebett in der Sporthalle ist schon, also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in Berlin erleben muss, weil auch danach, da gab es ja so ein Angebot irgendwie, oh, die Hotels sind voll freundlich, für 70 Euro könnt ihr schon da unterkommen jetzt oder so. Ich finde, warum, ich meine, wenn ich das, was weiß ich, Marriott Berlin bin, warum sage ich nicht, schickt mal die alten Leute her. Selbstkostenpreis, 25 Euro seid ihr dabei für die Reinigung der Bettwäsche und das Durchsaugen. Und dann wohnen die hier halt, dass die 2 Tage oder 3, die das dauert. Warum können wir das tun, wenn Menschen aus fremden Ländern hierher kommen, die sich nicht mal die Mühe machen, Papiere mitzubringen oder die Sprache zu lernen oder irgendwas, warum können wir denen das zahlen? Die werden wahrscheinlich sagen, Subsidiaritätsprinzip. Na, also wenn die das halt selber leisten können, warum soll es dann einer bezahlen? Das ist ja auch nicht ganz verkehrt, aber vom Prinzip her kann ich das natürlich schon verstehen, warum man diese diese Gegenüberstellung natürlich macht, weil es halt schon relativ eklatant ist, ja. Und das mit diesen Sporthallen, also es ist halt so der Standard, ne? Also ich kenne das ja auch, ich habe ja auch eine Zeit lang mal beim Katastrophenschutz mitgewirkt. Und in Hannover war es meistens nur irgendwelche Bombenräumungen, wo sowas stattgefunden hat. Mit diesen Sporthallen, das war doch immer nur auf Stundenbasis, das ging ja da nie den ganzen Tag oder so. Auf längere Sicht, das ist natürlich nicht so gut. Aber ja. Ja, es muss ja auch nicht jeder. Junge, kräftige, normal gesunde Menschen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt da. Die können auch in der Sporthalle sein. Aber eine 97-jährige Frau in einem Pflegebett. Ja, die meisten Leute fahren halt einfach schnell weg oder fahren zu Verwandten oder so. Ja, klar. Oder Bekannten. Das ist bei diesen. Ja, die Halle war jetzt noch nicht leer, ne? Es ist schon so, dass das meistens diese Alten- und Pflegeheime und so sind, die in den Sporthallen dann unterkommen. Die werden dann komplett geräumt, die werden dann irgendwelche Sporthallen geräumt. Ich habe da mehrfach solche Sachen mitgemacht, mich mit dem Rettungsdienst in Hannover angefreundet, indem ich die Leute irgendwie angewiesen habe, auf irgendwelchen Parkplätzen sich bereitzustellen. Oder hinterher irgendwie der halbe Rettungsdienst von Hannover auf irgendwelchen Parkplätzen gestanden hat und hinterher doch nicht abgerufen wurden. Und dann irgendwie in der Mittagspause ganz freundlich zu mir waren, als ich dann wieder auf die Leute getroffen bin. Das waren schon lustige Dinge, die ich da erlebt habe, aber ja. Ja, das ist der Standard, ne? Und auch, ja, soll der Typ mal für eine Stunde irgendwie Tennis spielen oder so am helllichten Tag, das ist eigentlich auch nicht so. Ja, ist halt nur natürlich klar, man versteht es. Armin Laschet ist nicht Kanzlerkandidat geworden, weil er gelacht hat. Ja, definitiv. Du hast recht. Ne? Also wie das wirkt halt eben, das müssen sich die Leute halt bewusst sein, wie das wirkt einfach. Aber die Leute erwarten natürlich auch zu viel. Also dieser Typ kann ja im Endeffekt nichts machen, außer den Leuten zu sagen, macht mal. Also der gräbt ja den Kram nicht ein. Dadurch, dass der jetzt da Tennis spielt oder nicht Tennis spielt, passiert da nichts oder unterbleibt nichts oder so. Ja, aber ne, das sollten Politiker langsam gerafft haben, dass es darum geht, wie Dinge wirken. Ja, dass halt Tennis spielen gehen scheiße wirkt, wenn gerade irgendwie 50.000 Leute ohne Strom sind. Ja, bei dieser Sache halt eben schon. Bei einer anderen Sache allerdings, wo durchaus was unterbleibt und so, das waren diese ganzen Warnungen und so weiter, was diese Ahrtalflut und sowas angeht. Da ist es ja schon so, dass die Abwesenheit von irgendwelchen Leuten halt eben durchaus, man sich da fragen kann, ob das vielleicht anders ausgegangen wäre, wenn das anders gewesen wäre. Und auch willst halt du andeuten, dass der Wegner dann irgendwann Sozialdezernent in Hannover wird? Nee, aber jemand, der jetzt noch, glaube ich, der Chef von der Sozialdezernentin der Region Hannover ist, der schickt sich ja an, der Nachfolger von Herrn Wegner zu werden. Und das ist dieser Herr hier, der SPD-Kandidat, der Herr Krach, der ja aktuell, glaube ich, noch der Regionspräsident in Hannover ist, oder es zumindest war. Okay. Und der will ja für die SPD in Berlin jetzt der Nachfolger werden von ihm. Und der kritisiert es ja. Und er sagt, der Spitzenkandidat der Berliner SPD, Stefan Krach, hat das Krisenmanagement des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner kritisiert. Wenn zigtausende Menschen in seiner Stadt ohne Strom und frieren, erwarte ich von einem Landchef natürlich Präsenz von der ersten Stunde an, sagte Krach dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Ja, der anderen von der Frau Spiegel, bei der war es nicht so wichtig dann. Ja, wenn ein bisschen Aas abfällt, dann sind die Geier nicht weit, ne? Ja, das fand ich besonders lustig. Also. Das, ja, gut, ja, ich meine, der Wegner hätte auch so geredet, wenn es jetzt ein SPD-Mann so fragt hätte. Eben, das ist die Politiker-Hybris einfach. Ne? Sie glauben, ihnen würde sowas nie passieren. Dabei, ja, ist es halt zur SPD nicht weit, wenn man. Gibt es auch Leute, die Scheiße bauen. Gibt es genug von. Ja, und den Wegner kann man jetzt wenigstens nicht vorwerfen, dass er irgendwie probiert hat, das zu vertuschen oder zu verschleiern oder so. Im Gegensatz zu Frau Spiegel. Er hat vorher was anderes behauptet. Das wäre er hat vorher gesagt, er war den ganzen Tag im Büro und total eingespannt. Und dann haben Leute gesagt, aber du warst Tennis spielen. Und er hat gesagt, oh ja, ich war die eine Stunde Tennis spielen. Das stimmt natürlich. Okay. Das habe ich dann nicht gesehen. Ich habe nur das von der Welt gesehen, wo sie ihn darauf gefragt haben und er das gesagt hat. Aber. Naja, vorher hat er gesagt, er war die ganze Zeit, weil es hieß eh schon, er war so unsichtbar. Das war ja die erste Frage, wo ist der Bürgermeister? Das stimmt schon, ja. Und dann hat er gesagt, nee, ich war nicht unsichtbar, ich habe hier gearbeitet, ich war telefoniert, ich war die ganze Zeit. Und dann hat irgendjemand anders halt gesagt, nee, du warst nicht die ganze Zeit, sondern bis auf die Zeit, wo du Tennis spielen warst. Okay, dann hat sich im Büro eingeschlossen und durchgearbeitet. Genau, das war der Wortlaut. Danke, French. Okay. Ja, die ganze Zeit telefoniert, war aber nicht erreichbar. Ne? Candy Crush, oder wie? Ja, keine Ahnung, gute Frage. Candy Crush? Das ist er hier. Noch zwei Diamanten und der Strom geht durch oder so. Bringen Sie mir eine Powerbank! Ja, genau. Ja, und weil das jetzt so wichtig ist im Nachhinein, das nochmal abzusichern, müssen dann Hundertschaften der Polizei die Stromanlagen jetzt beschützen. Was ich ja auch Unsinn finde. Also die neuralgischen Stellen, die schwer Schaden anrichten, mit denen man schwer Schaden anrichten kann, die sind dann eben in anderen Städten frei. Weiß ich nicht. Dann macht man es vielleicht woanders, wenn man es unbedingt machen will. Und auf ewig können ja diese Hundertschaften da auch nicht alles beschützen. Also das ist irgendwie, wie ich das Blödsinn, weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie empfindlich die Sachen sind, aber ja. Also ich finde das übertrieben jedenfalls. Ja. Vielleicht sollen wir mit denen einfach auch so ein Abkommen machen, wie mit dem Iran oder so, mit den Terroristen. Ne? Dass wir sagen, nee, kommt, ihr macht keine Stromanschläge mehr, dafür geben wir euch Geld. Oder weißt du, das soll, ich meine, damit die Ruhe geben. Ich kann es nur noch mal sagen, guck doch mal bei diesen Leuten nach, die früher sich irgendwo hingeklebt haben. Die sind verdächtig, ja, unsichtbar, ja, und die haben angekündigt, dass sowas passieren wird. Frag doch mal, was macht denn der Tazio eigentlich die ganze Zeit? Hat denn jemand gesehen? Ich nicht. Schon mal die Leute so fragen im Tiergarten. Habt ihr den Tazio gesehen? Vielleicht bei der Tennis spielen oder so. Seine Rückhand trainiert. Ja, stimmt, der scheiß der Hund drauf sagt, es gibt doch eigentlich ein Wachbataillon. Können wir nicht unsere Strommasten von Soldaten bewachen lassen vielleicht? Da haben die auch was zu tun und müssen nicht immer nur da in eine Kaserne auf- und ablaufen. Soldaten im Inneren einsetzen ist, glaube ich, nicht so. Aber so ein Leopard 2 an so einem Umspannwerk, da überlegst du dir zweimal, ob du das jetzt anzündest. Ja. Ja, aber das hat man doch vor ein paar Wochen oder Monaten oder so irgendwie mal, dieses Ding, dass du ja dieses Heimatbataillon da irgendwie gegründet haben zum Schutz von Infrastruktur. Also für irgendwelche Häfen und solche Geschichten. Aber das würde ja dann für sowas vielleicht auch passen. Also weiß ich nicht, ob das gehen würde, aber bei uns ein Hafen oder so ist ja wahrscheinlich dann nochmal was anderes, weil es ja sowieso irgendwie so ein auswärtiger Ort irgendwie ist. Aber keine Ahnung. Ja, ich meine, man kann eben auch irgendwie nicht alles schützen. Ne? Guck mal, an der Tankstelle kann man auch Feuer zurückkaufen. Das ist auch man kann nicht alles schützen, ja, aber das ist ja gerade der Sinn von kritischer Infrastruktur, dass man die halt im Endeffekt schon probiert zu schützen. Also man kann nicht immer überall irgendwo sein, ja, aber da, wo es kritische Infrastruktur ist, sollte man eigentlich schon sein. Also an der Tankstelle. Und das war auch das Ding mit dem Wissen darüber. Also ich konnte das nicht verifizieren. Ich habe dazu nur gehört, dass es wohl irgendwelche öffentlich einsehbaren Dinge irgendwie gegeben haben soll, wo das irgendwie drin stand, wo diese Brücke ist. Habt ihr da irgendwas von gehört? Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass da möglicherweise, keine Ahnung, irgendwelche Planungen der Stadt da in der Zeitung das mal aufgedeckt haben oder so. Oder so. Nee, ich meine, das war im Rahmen von irgendwelchen Transparenzgeschichten zum Thema Energiewende oder so. Wir haben, irgendwie aufgezeichnet, wir haben die wichtigen Stellen in Berlin mit guten Leuten besetzt. Ja, auch wieder wahr. Ja, stimmt. Das ist auch richtig. Informationen aus den Parlamenten in die Bewegung tragen. Erinnerst du dich? Ja, aber Mars, das ist ja eigentlich so wie hier. Das ist eine Terrororganisation. Die arbeiten mit den Methoden von Terrororganisationen. Das mit den Informationen und so, das heißt doch eigentlich nur Götz Kubitschek. Mehr heißt das doch nicht. Ja, das war eigentlich schon letzte Woche, das habe ich noch nicht archiviert bekommen. Also es gab da auch Versuche von Einbrüchen natürlich, aber so das große, also jetzt irgendwie auch geglückte Einbrüche habe ich jetzt noch gar nichts von gehört. Also angeblich hat doch, haben doch die Remos, haben sie doch irgendwie auf dem Weg angeblich sogar erwischt mit Material, um eine Geldautomaten aufzumachen. Ja, das kann sein, ja. Aber das ist jetzt hier bei den Leuten auch halt, ne, die berühmten Plünderungen, die ja immer eine Gefahr sind, wenn der Strom ausfällt, scheint jetzt nicht so gewesen zu sein. Aber auf jeden Fall, sie wollten die Notlage der Menschen vom Stromausfall betroffene Südwesten Berlins ausnutzen, doch ein aufmerksamer Passant und Beamte der 23. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei machten einer Diebesbande in der Nacht zum Sonntag, also es war jetzt letzte Woche, zum Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Nach Polizeiangaben wurden die Polizisten gegen 2 Uhr von einem Zeugen angesprochen. Er hatte am Nierzenweg eine Gruppe von Männern beobachtet, die offenbar Einfamilienhäuser auskundschafteten. Tatsächlich entdeckten die Beamten einen in der Straße geparkten weißen Fiat, in dem ein Mann am Steuer saß. Der Motor war ausgeschaltet. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen zur Fahndung ausgeschrieben war. Hey. Und auch die Nummernschilder gestohlen waren. Der 34 Jahre alte Fahrer arabischer Herkunft hatte zudem keinen gültigen Führerschein. Brauchst du dann auch nicht mehr. Wenn du zum Autounterricht bist, ist es auch egal. Aber Hauptsache die Aufenthaltsgenehmigung war noch gültig. Ja, okay. Ja. Nach kurzem Gespräch mit den Polizisten wurde er auf freien Fuß gesetzt, nehme ich einmal an. Ja. Nee, wahrscheinlich in dem Fall nicht, wenn er einfach. Doch, das war so. Das war tatsächlich so, ja. Wobei das ja auch mal so ein zweischneidiges Schwert ist. Also im Endeffekt auf den freien Fuß gesetzt heißt ja nicht, dass die Leute straffrei davonkommen. Das heißt ja im Endeffekt nur, dass sie erstmal, während gegen sie weiter ermittelt wird und dann halt irgendwann die Anklage erhoben wird, halt wieder freigelassen werden. Sie können weiter Verbrechen begehen in der Zwischenzeit. Ja, das theoretisch natürlich schon, ja. Ja, die Frau Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, war ja bei der EU und hat darum gebettelt, dass sie mehr als 12 Gigawatt Gaskraftwerke sponsern darf, also subventionieren. Und da haben sie dann aber gesagt, nee, ich glaube, ich wollte ungefähr so 20 Gigawatt, glaube ich, bauen, aus Gaskraftwerken, also Gaskraftwerke neue. Und das werden jetzt nur 12 eventuell, um die Abschaltung der Kohlekraftwerke zu kompensieren, heißt es hier. Wobei ich neulich immer gehört habe, dass das eine so einen von diesen Energie-YouTubern auch berichtet, dass man nämlich Kohlekraftwerke auch zu Gaskraftwerken umbauen könnte. Also vielleicht ist okay. Da noch irgendwie was hin, dass da noch was im Petto ist. So ja, aber ich brauchbar. Fürchte, das wird dir auch nicht helfen, weil es gibt ja irgendwelche, das ist ja gerade der Witz, dass die EU ja irgendwie sagt, wie viel Stromanteil von irgendwas man irgendwie haben darf. Und dass diese Idee, die wir haben, dass wir halt die Kohle durch Gas ersetzen, wo wir ja irgendwie immer noch dran festhalten, obwohl das halt. Ja, die EU sagt nicht so, die sagt nur, wie viel subventioniert werden darf, sozusagen. Nicht, ich meine, dass es um die Kapazitäten auch geht. Ja, wenn wir neu, aber okay. Jetzt sind wir weiter. Ja, und das halt gar nicht mit unseren Plänen, weil unsere Pläne sind ja im Endeffekt alles nur noch mit Gas zu machen. Ja. Weil das ja so schön sauber brennt. Ja, das tut es, aber wo kriegen wir es her? Weil das ist ja alles vorbei im Endeffekt, aber ja, es wird überhaupt gar nicht, es wird einfach so weitergemacht. Ne? Also, weil ansonsten müsste man sich ja eingestehen, dass das alles eine super beschissene Idee war mit dieser Energiewende und den Atomkraftwerken und allem. Und das will man halt einfach nicht. Und warum man das auch bei der CDU nicht haben will, keine Ahnung, verstehe ich nicht. War das auch eine dumme Idee, solche Hoheitsrechte wie ich baue mir ein Gaskraftwerk an irgendeine übergeordnete Organisation auch das, mit viel zu großen Befugnissen abzugeben. Aber wir sind doch nicht alleine hier in Europa. Da müssen doch die anderen alle mitreden. Die Stakeholder. Ja, wie gesagt, so. Ich weiß jetzt um die Subventionen. Und ja, da sollte natürlich irgendwie auch einigermaßen Gleichstand irgendwie hergestellt werden können. Wenn sie schon ganz recht haben. Ja, dieses ging ja auch rum. Ich habe das auch direkt gesehen, letzten Sonntag noch während der Sendung. Hier die ZDF heute hat hier im Endeffekt einen ganz guten Beitrag dazu gemacht. Muss man wirklich sagen. Also, es geht um die AfD und Volksfleck-Gerüchte. Nämlich im Netz wird über die Hintergründe des Stromausfalls in Berlin spekuliert. Unser Faktencheck zeigt, was an den Behauptungen zu einer AfD-Anfrage und dem Bekennerschreiben dran ist. Ja, also Leute haben halt gefunden, dass es da eine Anfrage gab vom Abgeordnetenhaus, von einem AfD-Abgeordneten, halt eben zu der Stromversorgung in Berlin. Und da wurde dann direkt daraus geschlossen, dass sich aus den Antworten oder so zu dieser Anfrage irgendwelche Dinge ergeben hätten, die dann dafür gesorgt haben, dass man da hätte diese Sabotage halt vornehmen können. Und das war das eine. Und dann ist es so, dass irgendwelche KIs gemeldet haben, dass dieses Bekennerschreiben, dieses lange, wohl aus dem Russischen übersetzt worden sein soll, anhand von irgendwelchen Markern, so den Formulierungen und so, die da drin waren, ja. Und vor allen Dingen irgendwie an der Falschschreibung des Wortes J.D. Vance, wo man da wohl irgendwie, und das räumt ja auch das ZDF als einziges ein, dass das halt eine Erklärung wäre, aber halt nur ein einziges Anzeichen, kein anderes, dass das wohl zum Kyrillischen halt passen würde, wie da J.D. Vance geschrieben wurde, aber es kann natürlich auch andere Gründe haben. Meiner Meinung nach kommen alle antiimperialistischen Terrorschreiben aus dem Russischen ursprünglich, aber okay. Da ist es halt Deutschen auch unglaublich bequem, wenn du so einen Popanz hast, dem du alles unterschieben kannst. Ob das die AfD ist oder Putin oder sonst wer, wo du einfach sagen kannst, der war's, das ist der schuld, der war's, der brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, war Putin. Aber gab es ja auch genug Leute, die gesagt haben, das war, also die ganze Geschichte sei halt vom russischen Geheimdienst oder irgend sowas. Ja, klar. Ja, wobei weil ich aber... Die Russen haben auch eine Organisation, die Vulkan heißt, angeblich, da. Also, ja, davon mal ab. Ne? Also es ist ja auf jeden Fall so, dass es Präzedenzfälle für diese ganzen Sachen gibt. Ne? Also zum einen halt auch zum Nachahmen von irgendwelchen Dingen, die es halt sowieso schon gibt. Also selbst wenn es eine legitime Vulkangruppe gibt, dass es dann trotzdem halt ein Geheimdienst sich als diese Vulkangruppe halt ausgeben kann, um halt andere Dinge damit zu machen, das geht natürlich prinzipiell schon. Ne? Also da gibt es auch Präzedenzfälle für. Und wenn das jetzt nicht so wäre, wie das, was ich halt gehört habe, was ich aber nicht verifizieren kann, dass es halt öffentlich einsehbar war, wo diese Kabelbrücke ist, dann würde ich halt schon sagen, das klingt jetzt für mich so nach was, was jetzt so der durchschnittliche Antifa-Politikstudent vielleicht nicht unbedingt hinbekommen würde. Und wo es zumindest halt ein Draht von Leuten, dass die das halt solchen Leuten halt stecken und sagen, du kannst das so und so machen und dann hat das den und den Effekt. Das sind die gleichen Leute, die genau wussten, welchen Strommast sie umsägen müssen, damit Elon keinen Strom hat, ne? Also ja, aber ich denke das, schon, dass na, da also ein gewisses, dass da jemand dabei ist oder dass sie halt die Informationen von jemandem kriegen, der Fachwissen hat. Ja, aber auch beim Elon, also da denke ich mir halt eben auch so, ne? Ich meine, Elon ist ja jetzt auch nicht nur irgendwer, der jetzt hier irgendwie Geschäfte in Deutschland treibt, der hat ja auch politische Verstrickungen und da geht es ja auch um so Dinge wie Deutschland, das Verhältnis zu Amerika, die hier die Schutzmacht darstellen und so gegen Russland und so. Ne? Also da gibt es natürlich auch offensichtliche Punkte, die halt so einem Interesse halt natürlich dienen würden. Ne? Also man kann nicht sagen, dass es komplett abwegig ist, aber es gibt halt keine schlüssigen Beweise dafür, dass es so gelaufen ist und deswegen kann man natürlich auch nicht davon ausgehen, dass es so gelaufen ist. Aber es ist halt auch nicht weit hergeholt, also das kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall Präzedenzfälle dafür. Ja klar, Zellerloch etc. pp. Klar. Aber es gibt auch Präzedenzfälle für bekloppte deutsche Linke, die Terroranschläge begehen und komisches Deutsch sprechen, nämlich die RAF. Also ja, also ist es jetzt nicht, ist es beides möglich auf jeden Fall. Ja, aber wenn manche Leute dann so meinten, so ja, aber die haben die dann keinen Muttersprachler oder so, der das da irgendwie für die macht oder so. Also im Kalten Krieg, da hatten sie die DDR, die alles für sie hätte machen können. Und da gab es trotzdem Sachen, die aufgeflogen sind, weil Pamphlete im furchtbaren Deutsch verfasst worden sind und so. Also da machen sich die Leute vielleicht auch zu viel Gedanken darüber, wie halt solche Geheimdienste, weil die sind ja auch nicht super schlau oder so. Da überschätzen sich ja auch Leute oder meinen irgendwie, wir können jetzt nicht noch den und den irgendwie mit reinholen oder so. Das ist ja auch alles nur von Menschen gemacht. Da gibt es auch alle möglichen Dummheiten, die dann hinterher dazu führen, dass es halt auffliegt oder so. Ne? Also in beide Richtungen kann man halt nicht einfach sagen, so ihr seid doch Idioten, wenn ihr das und das irgendwie meint. Ne? Also ich fand es halt gut, dass das ZDF auf jeden Fall das hier halt entkräftigt hat, diese Vermutung von den Leuten, weil die hätten ja jetzt auch einfach da draufhauen können und sagen können, so ja, unsere guten Linksextremen. wer weiß, ob die das überhaupt gewesen sind oder so. Und insofern fand ich das schon mal, ja, Journalismus, dass man hier diese Sachen dann einfach mal, und was man ja auch nicht alle Tage erlebt, dass das ZDF sich irgendwie Mühe macht, einen AfD-Abgeordneten im Endeffekt davon freizusprechen, von irgendeinem Fehlverhalten oder so. Ja, schon speziell. Das ist ja jetzt auch nicht gerade selbstverständlich so, ne? Also. Und insofern wollte ich das einfach nur würdigen, dass hier der Jan Schneider tatsächlich mal einen journalistischen Auftrag hier erfüllt hat. Ja, mehr Personal für Nachrichtendienste, mehr digitale Befugnisse. Das sind so die Ideen, die unser Innenminister nach dem Anschlag eben auf das Stromnetz. Also die gleichen wie immer, ja. Entwickelt. Ja, im Prinzip dasselbe wie immer. Ein Maßnahmenpaket gegen links kann ich da irgendwie echt nicht erkennen. Das ist halt ein Maßnahmenpaket. Und er meint, wir schlagen zurück. Naja, Innenminister-Style. At its best oder so. Ich befürchte, dass sie damit nicht viel erreichen werden. Bullshit. Ja, die werden allen möglichen Leuten aufs Dach steigen. Genau. Und wegen Scheiß wahrscheinlich wieder. Jedem, der nicht wegrennen kann, werden sie mit der Scheiße irgendwie ärgern. Und diese Leute, also wenn die so professionell vorgehen, dann können die, glaube ich, auch Tor-Netzwerk oder sowas benutzen. Könnte sein. Sicherheit hat oberste Priorität, ja. Sicher. Warum nutzt man nicht einfach mal die zig Instrumente, die man seit Jahren vehement gegen angebliche Rechtsradikale einsetzt, gegen diese Leute? Wäre ja auch mal lustig eigentlich. Ja, du weißt ja nicht, wen du beobachten sollst, ne? Das ist ja das Problem. Du könntest ja ein paar rechte NGOs so Meldestellen fördern, die dann halt, wenn Linke sowas ankündigen, wenn der Tazio wieder sowas sagt, dann können wir den melden über so eine rechte Meldestelle. Und dann kommt einer raus und macht eine Gefährderansprache oder so. Ja. Ja, oder der wird halt Hausdurchsuchung, wird morgens um 6 im Bademantel da rausgezerrt, ne? Kontensperrung, kennen wir ja alles. Könnte man machen, ne? Dann, ja, ne? Wie gesagt, ich lese halt nirgendwo eine Bezugnahme auf halt die vorhergehende Ökobewegung. Nirgendwo. Niemand in der politischen Welt bringt die letzte Generation und ähnliche Extinction Rebellion und ähnlichen Unsinn das zusammen mit diesem Linksextremismus. Das gehört also da ziert man also sich. Ich habe so gelesen, bisschen. Daran sei nichts links, was die da gemacht haben. Ja, außer die Begründung, die sie hinterlassen haben, ne? Naja, aber es hat doch auch Alte und Arme und Kranke und sowas getroffen, wo ich mir auch denke, ja, links hat immer Alte und Arme und Kranke getroffen. Ja, es gab ja sogar, die haben ja sogar gesagt, dass sie da eigentlich nur die fossilen Kraftwerksbetreiber treffen wollen. Genau. Die haben sogar nochmal so eine Notiz nachgeschoben, dass ihnen das sehr leid tut, dass Leute frieren, so ungefähr. Und dann gab es ja noch, die Königssache war ja dann hat sich die erste Generation dieser Vulkangruppe gemeldet und gesagt, dass sie mit den Anschlägen dieser Vulkangruppe nichts zu tun haben will. Das ist also kompletter linker Kreiswix wie immer. Ja. Okay, also oh, das haben wir aber nicht gewollt. Jetzt frieren Leute, als weil wir denen den Strom abgestellt haben im Winter. Oh, das war aber nicht, wir wollten nur die Kapitalisten. Ja, super. Top, gut gelaufen. Auch ja, wie immer halt, wenn die Linken los sind. Ja, also wenn die Kunden nicht auch irgendwie Teil dieser kapitalistischen Form wären, also. Ja, so eine künstliche Trennung da. Naja. Das Private ist politisch. Der Elektro-Gulag kommt, das befürchte ich auch, Max Mustermann. Und da hilft kein Maßnahmenpaket. Ja, erinnert ihr euch noch Videospiele? Cool, ne? Damals, als man sich Speicher leisten konnte für seinen Rechner. Alter Schwede. Ich bin so gespannt, was aus eigenen Rechnern wird. Kurze Tangente. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir dieses Jahr mal wieder einen neuen hole, weil das ist schon 10 Jahre alt. Pech gehabt. Das Ding ist, kann es sein, dass diese ganze Nummer vielleicht einfach... Wie teuer sind die Dinger denn jetzt eigentlich? Also ich höre mal, die sind so teuer, aber wie teuer sind die denn? Also ich habe 48 GB für 650 Euro gesehen. Okay, aber 48 GB, ja. Also, ja, aber trotzdem ist das sehr gut, viel alle Geld. Rechner, die ich bisher so hatte, die hatten eher so 8 bis 16 Gigabyte. Ja, meine hier hat 32 und das sehe ich auch momentan, wenn du ein bisschen zocken willst, als das Minimum. Ja, wenn man ein bisschen die sprechen will. Ja aktuell darüber, jetzt wieder auf DDR4-Zeug zu produzieren von der Plattform davor, weil das halt, dafür haben sie die Sachen da und die können sie produzieren, dann können sie das ganze DDR5, können sie den KI-Leuten in den Hals werfen und dafür produzieren sie dann für Spieler eine alte 3060 oder eine 2080 oder so. Das ist alles so lächerlich. Ich glaube ja, das ist alles nur eine Show, damit wir am Ende Computerkapazität nur noch mieten können. Es wird gar kein, also wir werden dann sagen, nee, das geht nicht mehr mit dem Speicher, das ist jetzt alles in den Rechenzentren, wir können euch keinen mehr verkaufen, ist auch total ökologisch scheiße, das zu machen und so. Deswegen müsst ihr jetzt, ihr kriegt nur noch so einen Bildschirm und eine Tastatur und müsst euch wie mit dem Terminal, müsst ihr euch dann in unserer KI-Farm einwählen, wenn ihr irgendwas machen wollt, wenn ihr einen digitalen Furz lassen wollt. Ja, ist eigentlich auch ganz gut, weil dann kannst du direkt die Jugend zeitlich einschränken. Exakt. Und die ganzen, als nächstes kommen dann irgendwie die Körperbilder und dann kannst du die Frauen auch zeitlich einschränken. Und am besten die Männer direkt mit zeitlich einschränken, weil die gucken sich das ja vielleicht auch an oder so. Und dieses Zocken ist sowieso dann umweltschädlich, das treibt ja den CO2-Wert. Ja, und da kann er auch Hinz und Kunz kann er auch irgendwie publizieren in diesem Internet, das wollen wir auch nicht haben, da kommen wir später noch zu. Ja, wir können ja ein Flatrate einfach machen für ARD und ZDF. Wie wär's denn damit? Ganz beliebig genau. Viel ARD und ZDF konsumieren. Und auf diesen Computern konnten die Menschen damals sogenannte Spiele spielen, liebe Kinder. Versteht ihr, das waren so interaktive Geschichten. Und dann konnten Leute auswählen, was sie tun. Und dann haben man da dafür Konsequenzen gehabt, für das, was man ausgewählt hat. Und eins von diesen Spielen gibt es da in Großbritannien, gab es das, das war super. Das hat nämlich geholfen, den Kindern beizubringen, wie sie sich im Internet benehmen sollen. Das ist ein Homeoffice, also ein Innenministerium, ein Programm des Innenministeriums für die Bekämpfung von Extremismus für 11- bis 18-Jährige. Und da kann man dann sich einen Spielcharakter aussuchen, einen weißen Jungen oder ein weißes Mädchen. Und dann ist das Ziel, durchs Leben zu kommen, ohne dass man von staatlichen Stellen für rechtsextreme Ideologie belangt wird. Ist das nicht super, dass die Kinder so ein Spiel haben, wo sie schon mal üben können, was sie im Internet dürfen und was nicht? Also du kommst dann da rein und dann kriegst du irgendwelche Nachrichten in diesem Spiel oder kannst an Veranstaltungen teilnehmen oder kannst sagen, das hier stimmt oder das hier stimmt nicht. Und dann schreibt das Spiel im Hintergrund mit und zählt dann deine Punkte am Ende zusammen und guckt, wie rechts du bist. Und dann sage ich, ja, da musst du aber vorsichtig sein, lieber Spieler. Dein Avatar, den du jetzt hier durch das Spiel geleitet hast, der würde jetzt Besuch von Prevent bekommen, einer Organisation, die Extremismus verhindern soll. Ne? Wenn der zum Beispiel irgendwie auf so eine Veranstaltung gegangen ist, wo es hieß, britische Werte sind in Gefahr durch die Einwanderung und dagegen protestieren wir. Ja, da ist er da hingegangen und das ist natürlich negativ, dass er das getan hat, weil in Wirklichkeit waren das nämlich Nazis, denen ging es gar nicht um Werte, sondern die waren nur gegen Einwanderer und zack, hat er einen Haken. Ja? Also ist im Endeffekt ein Social Credit System, was in diesem Spiel schon mal den kleinen Kindern so gezeigt wird, wie das funktioniert. Ja, zum Beispiel hat der Charlie, die Spielfigur, du kannst ja mal, das sind auch Bilder, vielleicht kannst du ja mal Bilder zeigen davon. Es ist halt der faulste und ja, effortloseste Artstyle, den man sich hier vorstellen kann. Mein Kopf ist auf Englisch, weil ich Englisch lese und übersetze. Also hier Charlie, der hat dann einen schwarzen Mitschüler und der ist besser als er im College. Und dann muss Charlie entscheiden, ob er sagt, ja, das passiert halt manchmal, oder ob er sagt, Immigranten stehlen unsere Jobs. Ja, und oder dann kommt er, also er sieht ein Video, da steht, muslimische Männer stehlen die Plätze der britischen Veteranen in Notunterkünften. Oder dass die Regierung betrügt weiße Menschen, weiße britische Menschen, und wir müssen uns die Kontrolle über unser Land zurückholen. Und dann kannst du dich entscheiden als Spieler, entweder dass Charlie schnell wegscrollt oder sich das Ganze anguckt. Und wenn er das anguckt, kriegt er eine Message. Traurigerweise hat Charlie nicht bedacht, dass viele der Gruppen, die das posten, auch in illegalen Aktivitäten teilnehmen. Tja, Charlie, hättest du lieber schnell gescrollt, ne? Das ist ein Spiel für Kinder zwischen 11 und 18 Jahren, den man gerade mit einem großen Hammer eine Schere in den Kopf, eine große, lange Bastelschere in den Kopf treibt. Wenn ich das hier mal so drastisch formulieren darf. Ja, man. Und dann gibt es nämlich, wenn du diese Nachricht gelesen hast, dass manche dieser Gruppen vielleicht auch illegal oder so, dann kannst du auch noch die, hast du die Möglichkeit zu sagen, du möchtest mehr darüber hinausfinden, herausfinden. Und das ist auch falsch. Deine Recherche wird dir auch wieder ausgelegt und wird gesagt, hier, Vorsicht, ja, jetzt wirst du bombardiert mit ganz vielen komischen Studien, Statistiken, Informationen über Protestaktionen und anderem Material, wo es überall um die Verdrängung von weißen Menschen geht. Und dann liest du die Sachen, dann wird es ja noch schlimmer. Tja, und Charlie begann dann einen Haufen von wirklich schädlichen ideologischen Nachrichten aufzunehmen, ja, sagt das Spiel. Jetzt kannst du mal, jetzt kommst, das nächste Bild ist dann Charlie, wie er chillt zu Hause im Bett und natürlich mit dem Handy in der Hand und dann geht es natürlich gleich weiter hier. Dann, ja, wird er eingeladen zu Action for Britain, zu einem Protest, das habe ich ja vorhin erzählt, wo es um die britischen Werte geht und dabei waren das gar nicht die britischen Werte, sondern es waren alles Nazis und so weiter und so fort. So, und wenn er dann fertig ist mit diesem Spiel, das, by the way, heißt das Pathways, dann sagt er, ja, super, jetzt hast du alles geschafft und jetzt gucken wir mal nach den Konsequenzen deines Charakters. Ja? Wenn Charlie nur halbwegs vernünftige, also hier und da mal auch schlechte Sachen gemacht hat, dann schickt sein Teacher, sein Lehrer ihn zu Prevent, zu dieser Organisation, damit die mal mit ihm reden, weil er lernen soll, sich positiv mit Ideologie auseinanderzusetzen und den Unterschied zwischen richtig und falsch im Bezug auf das Ausdrücken politischer Meinungen lernt. Richtig und falsch politische Meinungen. Richtig und falsch politische Meinungen. Aha. Sag mir, dass du in einem Orwell-Staat lebst, ohne mir zu sagen, dass du in einem Orwell-Staat lebst. Wenn Charlie radikale Entscheidungen getroffen hat, dann wird er etwas genauer begutachtet, kriegt spezifische Counseling hier, Therapie, nee, nicht Therapie, was ist das? Ja, Beratung praktisch für seine ideologischen Gedanken. Und wenn er nur falsche, aus Sicht des Programms, falsche Antworten gegeben hat, dann wird Charlie an Prevent und Channel weitergegeben. Channel ist die nächste Stufe von Prevent offensichtlich. Und da geht es dann schon darum, dass man Angst hat, dass Charlie in den Terrorismus abgleitet. Das Spiel ist 2023 entwickelt worden, ist jetzt irgendwie die Woche ein bisschen aufgepustet worden auf Social Media. Ja. Puh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Prevent, Prevent haben übrigens auch den Axel Ruda Kubana beraten. Das war der Sohn ruandischer Einwanderer, der die drei jungen Mädchen in Southport mit einem Messer umgebracht hat. Der ist auch dreimal zu Prevent geschickt worden und dort zu Extremismus und Gewalt beraten worden. So viel zur Wirksamkeit der Beratung von Prevent. Ja, und dann gibt es natürlich noch tolles Material für die Lehrer, die mit dem Spiel dann auch nochmal lokal praktisch, die aufgefordert werden, die lokale Bedrohung in das Ganze mit einzubeziehen und zu sagen, guck mal, da gab es ja auch die Demo bei uns und hier der von der Farage-Partei oder irgend sowas. Also, ja. Genau. Und Prevent hat die meisten Leute geschickt bekommen, nämlich 19% wegen rechtsradikaler Radikalisierung, 13% wegen islamistischer Radikalisierung. Der MI5 hat 2024 gesagt, dass die Bedrohung durch islamistische Attacken 75% des kompletten Workloads der Terrorabwehr beanspruchen. Also es ist schon komisch, wie dieser Unterschied entsteht, dass Prevent halt gar nicht so viele Islamisten hat. Aber der MI5 sagt, wir müssen 75% unserer Arbeitszeit mit der Bedrohung durch den Islamismus verbringen. Ja, natürlich hat man da schön auch Geld rausgehauen für Leute, die das Spiel gemacht haben. Und dann selbst der Glaube an Kultur, also praktisch der Glaube, dass deine nationale Kultur etwas Schützenswertes ist, also kultureller Nationalismus nennt man das hier, das kann schon dazu führen, dass du an Prevent überwiesen wirst. Puh. Mich erinnert es alles so ein bisschen an die dreibeinigen Herrscher, die Leute, die so alt sind wie ich, werden es kennen. Da werden junge Leute kriegen von den Marsianern praktisch, von den Invasoren in einem mittelalterlichen England, mehr oder weniger zurückgefallenen England, kriegen die so Kappen eingesetzt, die ihnen das selbstständige Denken abgewöhnen sollen. Und ich kann nicht daran vorbeikommen, in diesem Spiel sowas wie so eine Kappe zu sehen. Und wir wissen genau, ich habe ja eben gerade über die drei toten Mädchen gesprochen, wir wissen, was in England abgeht. Und das ist eigentlich eine Farce, dass man die Leute noch dazu konditionieren will, die Fresse zu halten, wenn solche Dinge passieren, ist schon erschreckend. Tja, ist doch mal ein Spiel, wo es richtig um was geht. Oh Mann. Ja, Spiele müssen erwachsen werden. Ne? Die dürfen nicht immer nur Spaß machen. Erinnert ihr euch dran? Ich erinnere mich dran. Ja, 4 von 10 australischen Teenager-Jungs haben um rechtsradikale, gewaltbereite Gedanken oder unterstützen diese. Ich finde das so krass. Ich meine, was muss das für eine Definition von White Supremacist Violent Extremism sein oder Extremism sein, wenn 40% der australischen Jungs darunter fallen? Was muss das für eine unglaubliche Waschlappendefinition sein. Man hat 1100 Jungs und Mädels befragt, 13 bis 17 Jahre alt und 2300 erwachsene Männer und Frauen. 14 davon haben gesagt, sie sind nicht binär. Genau. Ein Viertel der Jungs hat jede Form von gewalttätigem Extremismus unterstützt, die in der Befragung zu finden waren. Das reicht mir eigentlich schon. Seid ihr irgendwelchen Edgelords aufgesessen? Ich meine, wie kann denn, was waren das für Sachen? Nazi-Gewalt, linke Gewalt, islamistische Gewalt und dann sagen Leute, ja, finde ich alles drei gut oder was? Rainer Winkler? Keine Ahnung. 39% supported, 39% unterstützten Rechtsradikale. 29,7% White Supremacists, 28,6% Anti-Feminist, Left-Wing 28,5%, Incel 25,5% und religionsbasiert 21,1%. Und dann willst du mir erzählen, 25% der Leute haben all diese Punkte unterschrieben und du hast dich nicht verarscht gefühlt. Interessant. Bei Mädchen 17% der Mädchen haben jegliche Form von gewalttätigem Extremismus unterstützt. Ich kann das nicht ernst nehmen, Australien. Seid ihr irre? 30,4% rechts, 21,6% links, 21,1% antifeministisch, 19,3% White Supremacy, 17,5% Incel. 17,5% der Mädchen unterstützen Incel-Gewalt. 21,1% Antifeminist finde ich auch gut. Und 13,9% religionsbasiert. Threadwife oder was soll das sein? Antifeminist. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wir haben die Leute gefragt, ob sie hier Andrew Tate gut finden oder wie. Oder wie muss man sich das vorstellen? Sein, ja. 10,4% der Teenage Boys haben gewalttätige Absichten. 36,3% haben frauenfeindliche Attitüde, 40,5% misstrauen Frauen. Das ist jetzt auch schon gefährlich. Wenn ich Frauen nicht traue, ist das gefährlich. Das ist extrem. Sind denn irgendwelche Aussagen oder haben sie die wirklich befragt? Sozusagen? Die haben sie befragt. Hey. 29% haben Gewalt gegen Frauen klein geredet. Kann ich das bitte mal nochmal gegen religionsbasierten Sachen gegensehen? 20,7% haben das so entschuldigt, wenn Frauen Gewalt erfahren. Und 20% können nichts mit Affirmative Consent anfangen. 20%. Mhm. Nichts anfangen, ja. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Ja, oder sind nicht damit einverstanden. Ja, nicht einverstanden. Sind mit dem Konzept nicht einverstanden, ne? Ja. Sowohl Jungs als auch Mädels haben eine starke, starke antifeministische Message. Weil die Mädchen genauso dem misogynistischen Inhalten online ausgeliefert sind wie die Jungs. Und auch die Gesellschaft gibt ihnen das Signal, dass der Feminismus schon weit genug gegangen ist und vielleicht sogar zu weit. Oje, oje, oje. Andere Sachen, die gefragt wurden in diesem Survey, waren zum Beispiel, ist es okay, Gewalt zu benutzen, um zu kriegen, was du willst? Oder Frauen nutzen ihre Sexualität, um Männer zu manipulieren. Oder manchmal können Frauen einen Mann so wütend machen, dass er sich schlägt, obwohl er das nicht wollte. Oder es ist nichts falsch daran, wenn ein Typ so tut, als möge er ein Mädchen online, nur damit sie ihm Nacktbilder schickt. Oder Frauen machen oft Anschuldigung sexueller Gewalt, um sich an Männern zu rächen oder unsere... Da liegen aber doch die Antworten schon so ein bisschen in der Frage, oder nicht? Kein Stück, nein, Mama. Ja, okay. Unsere Regierung ist voll schwacher Männer, die dem Feminismus erlaubt haben, zu weit zu gehen. Deswegen müssen wir die Sache in die eigenen Hände nehmen und die Verbreitung von Feminismus und Genderideologie stoppen. Ja, ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Studie gewesen, Umfrage, was auch immer. Ist überhaupt nicht lächerlich. Und ihr habt doch die Leute überhaupt nicht manipuliert, um möglichst hohe Zahlen rauszubringen. Ihr habt die Fragen nicht so gestellt, dass allein schon die Edgelords richtig Spaß hatten. Ich meine, it's okay to use violence to get what you want. Wer unterschreibt denn das? Ja, aber in anderen Sachen werden sie sich wahrscheinlich drauf. Das wird wahrscheinlich auch keiner unterschrieben haben, aber die anderen Sachen halt eben schon. Aber die, ja, wo sie dann nur die Extreme halt wieder haben wollen. Die wollen halt haben, dass die Leute ankreuzen, ja, wir würden Frauen nie machen. Irgendwie die Leute manipulieren oder so. Dann ist es okay, ansonsten ist es misogyn oder entschuldigen oder bla bla bla. Ja, alles, was nicht richtig verurteilen ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir mal hier so einen Fall hatten mit zwei Frauen, die bei einer Schießerei sich ein Auto geschnappt haben, das sie eben dann gerade gesehen haben, und den Fahrer rausgeschmissen und sind abgehauen, geflüchtet. Ja, rausgeschmissen haben die, glaube ich, nicht. Aber... Doch, den Fahrer haben sie, glaube ich, rausgeschmissen, ich weiß nicht ganz genau. Sind die nicht eingestiegen und haben gesagt, oder so, fahr, kann auch sein, dass so gewesen ist. Ja. Wie man haben sie sich vom Datum verpisst? Das wäre eindeutig. Also wenn sie in der Schießereisituation einem Unbeteiligten quasi sagen, ja, du hast jetzt hier zu bleiben, aber wir verschwinden jetzt. Ja, also das wäre eine klare Nummer. Also ja. Ja, wie haben sie es ja dann auch zugegeben, dass sie da sich verdrückt haben aus Angst? Ja, können sie auch schwer abstreiten, wenn es halt immer so gewesen ist. Ja. Dann haben sie irgendwie vom ersten Richter ein Jahr auf Bewährung bekommen. Das hätte geheißen, dass eben auch... ja, die Pensionen wechseln und so weiter, der Dienst quittiert werden muss. Und dann ist es aber herabgesetzt worden auf 4 Monate. Ist das so. No, ja, wenn man 4 Monate ist das herabgesetzt worden und das gilt dann nicht mehr der Dienst her. Ich denke mal, hier das Land NRW möchte aber trotzdem die beiden aus dem Polizeidienst verbannen und auch von ihrer Pension befreien oder so. Also, was ich das verstanden hatte, wollten sie die loswerden und dann gab es auch noch sogar noch eine Steigerung davon. Dass sie dann die jetzt wegen versuchter Körperverletzung oder so angezeigt haben sogar? Durch Unterlassen? Ja, richtig. Das? Stimmt, da gibt es auch noch was mit Unterlassung. Ja, die haben ja dann Kollegen wohl gerufen oder die waren auch noch andere da oder kamen dann? Ja, die haben die halt nicht gerufen, das ist ja gerade das Witzige. Also die wirklich, also ich meine, ich kann das ja verstehen, dass man, also es erwartet ja keiner von den Leuten, dass sie sich da in Kugelhagel stürzen oder so. Mhm. Aber halt eben Verstärkung rufen oder so, das muss ja zuzutrauen sein, solchen Leuten. Und das haben sie scheinbar auch unterlassen. Und sind stattdessen weggefahren und haben dann später irgendwie weiß ich nicht. Pistole gezogen, einen drüber war das gerade. Sofort Verstärkung. Ja, genau. Statt Warnschüsse abzugeben, sofort Verstärkung zu alarmieren oder ihre Kollegen zu helfen, hatten die beiden Polizisten ein vorbeifahrendes Auto angehalten und waren vom Tatort geflüchtet. Okay, sie waren aber nicht die einzigen Polizisten vor Ort, das meinte ich noch. Ja, die eine Person. Ja, umso schlimmer. Ja. Die hätten ihre Kollegen unterstützen müssen. Ich meine, die kriegen da, die haben sich dafür entschieden, Polizist zu werden. Ja. Und wie die hier schon schreiben, also das wird ja wohl zuzumuten sein, aus der Deckung Warnschüsse abzugeben oder Verstärkung zu alarmieren. Also es erwartet ja keiner, da einen Rambo-Kram irgendwie zu machen oder so. Aber diese beiden Dinge, die müssen doch wohl einem Polizisten zuzumuten sein. Ja, das stimmt. Also man sollte meinen, dass Leute für sowas da trainiert werden, sowas zu tun. Also ja, also insofern kann ich das schon verstehen, warum sie die im Polizeiamt nicht mehr haben wollen. Also absolut, mal unabhängig von einer Verurteilung oder so, die vielleicht noch drohen. Und das kann ich mir auch schon vorstellen, dass sie dafür auch wirklich eine Verurteilung bekommen, weil das muss man ja auch mal sehen. Bei solchen Sachen wird halt eben ja auch darauf geschaut, was das für Leute, also dadurch, dass die Leute ja dieses Training eigentlich haben und ja eigentlich wissen müssen, wie sie sich zu verhalten haben, ist es halt besonders schlimm. Also von Hinz und Kunz oder so kannst du da halt andere Dinge erwarten. Aber jemand, der jetzt wirklich für solche Szenarien ja eigentlich ausgebildet ist, wenn der sich dann so verhält, dann ja, dann ist das also schon so, dass sie da auch durchaus für verurteilt werden können. Ja, hier kommt als nächstes ja noch, was du meintest, diese Umdrehung. Also Strafprozess begründeten sie ihr Verhalten mit Todesangst. Das Landgericht Hagen wertete jedoch ihr Nicht-Eingreifen mit Urteil im Oktober 2022 als versuchte gefährliche Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Ja, durch Unterlassen eben, ne? Und verurteilte die jetzt zu je 4 Monaten Haft. Okay, auf Bewährung. Ja, dann sollte das so eigentlich vorbei sein, die Nummer, oder nicht? Ja, also ich glaube, also ohne mit Führungszeugnis oder so, also oder taucht sowas da nicht auf in 4 Monaten? Also ich würde meinen, dass eigentlich jede... Nee, ich glaube unter 6 Monaten nicht. Okay. Aber also mit einer gefährlichen Körperverletzung im Amt kannst du doch eigentlich nicht Polizist sein. Also vollkommen egal, wie hoch die Strafe da war, würde ich mal meinen. Ja, im Innendienst, ne? Da waren sie dann auch erst. Ja, da haben sie das ist ja der Standard, so lange bis sich das legt halt, ne, wenn die in den Innendienst erstmal versetzt. Ja, hat sich nicht gelegt und wurden suspendiert dann scheinbar, ne? Also die wollte dann im Außendienst vielleicht keiner mehr haben oder so. Nicht mehr mit denen auf Tour gehen. Das könnte sein, dass sich da vielleicht die Kollegen verweigert haben. Kann ich so vorstellen, ne? Ja, hören wir halt nochmal von, hätte ich gar nicht gedacht, dass das nochmal aufs Tapet kommt, aber diese interessante Geschichte. Ja, kommt wieder, kocht wieder so ein bisschen hoch. Mal gucken, was mit denen wird. Ich tippe, dass sie ihnen die Pension aberkennen. Ja, natürlich, wenn die jetzt ausscheiden, ist da vorbei. Ja, sollte das so sein. Ne? Ja, dieses hier habe ich die Woche über gefunden. Das ist eine Story aus dem Bereich E-Sport. Und zwar hier diesem Arena of Valor. Und da gab es eine Weltmeisterschaft in Thailand? Thailand, ja. Das waren die East Asian Games. Ach, die East Asian Games, okay. Aber in Thailand auf jeden Fall, ein internationaler Wettbewerb. Und diese Mannschaft von Thailand, also der Gastgeber, des Gastgeberlandes, die hatten da so eine engagiert, ungesehen quasi, also ohne, dass sie die selber mal geprüft haben oder so. Die war einfach halt bekannt als erfolgreiche Spielerin von diesem Arena of Valor. Das ist irgendwie so ein Handyspiel. Und da... Die hat sich qualifiziert mit ihrer Mannschaft, glaube ich. Oder wegen von 2 verschiedenen Fällen. Nein, die Mannschaft hat sich qualifiziert und sie war irgendwie Backup. Und aber die haben sie halt schon angestellt, ohne sie geprüft zu haben davor, weil die halt irgendwie als Talent halt galt. Und dann hat sich während dieses Turniers halt eben herausgestellt, dass jemand anders für sie das Spiel spielt. Genau, Tokyo Girl hieß sie. Und dann sind sie da jetzt im Endeffekt disqualifiziert worden. Ja, und die hatte irgendwie ihren Freund, der auch da irgendwie das Spiel halt spielt, den, mit dem hat sie es irgendwie bei Discord geteilt und also dem hat sie den Link geschickt und sie hat dann auf Discord geguckt, was er da macht, damit sie dann ihre Fingerbewegungen irgendwie damit zusammenbringen kann, aber das hat nicht so gut geklappt und das ist dann aufgefallen und dann wurden die halt, als sie dann ihr Handy weglegen musste, waren sie dann ja schlecht, haben sie verloren, das Spiel dann, und danach hat sich das dann halt, nachdem es erst abgestritten wurde, konnten sie es irgendwann nicht mehr leugnen. Also der Rest vom Team war halt sauber, aber die eine Tante, die sie halt da sich neu dazugeholt hatten. Wie ärgerlich. Ja, das ist Misogynie und Antifeminismus, Chris. Dafür kriegst du in Pathways jetzt 2 rote Kreuze. Hm? Keine grünen Haken. Oha. Ja, Pech gehabt. Ne? Du machst das ja nur, weil das eine Frau ist. Mhm. Naja, da komme ich jetzt zu Prevent, oder wie, weil ich jetzt gesagt habe, dass die Frauen da irgendwie irgendwas falsch machen oder so. Tja. Du kommst auf jeden Fall in die Kartei, ne? Ja. Oh, das wäre nur schlimmer jetzt. Alter Schwede, ja, ich war gestern war ich in den Buchhandlungen in Hannover und habe eigentlich gesucht nach dem neuen Buch von der Esther Bockwald, wollte mir das kaufen. Die hat ja auch dieses Buch über woke Psychologie geschrieben und jetzt hat sie seit Donnerstag ein neues Buch draußen, da geht es auch so um Psychologie und so diese pop-psychologischen Geschichten, wo irgendwie alles immer Traumabewältigung und tralala und diese ganzen Begriffe da irgendwie ist. Und das interessiert mich natürlich auch und möchte ich mir gerne durchlesen. Wie üblich bin ich nicht fündig geworden. Also es ist irgendwie immer so, dass wenn ich in der deutschen Buchhandlung gehe, ich das, was ich eigentlich suche, eigentlich nicht finde. Es sei denn, ich habe es vorher bestellt. Hätte ich natürlich machen können, aber ich habe gedacht, vielleicht, weil das so beim Mainstream-Verlag irgendwie ein neues Buch erscheint von einer, die schon mal einen Bestseller hatte, dann ist das vielleicht mal irgendwie vorrätig oder so, wenn es erscheint, aber irgendwie nicht. Was ich aber gefunden habe, war dieses hier. Und dieses Buch müssen wir jetzt einfach mal nach seinem Cover beurteilen, weil ich habe da nicht reingelesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Inhalt auch total vernünftig und nur die Aufmachung ist bescheuert, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Und das schon jetzt so gekauft. Und das Buch trägt den Titel 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und scheinbar ist es jetzt auch ein Spiegel-Bestseller. Der Sticker klebte da noch gar nicht drauf. Auf den Büchern, die ich da gestern in der Auslage gesehen hatte. Alter Schwede, ey. 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Hast du mal geblättert? Bis Nein, ich habe da nicht drin geblättert. Der Titel hat mir gereicht. Da habe ich schon gedacht, so ja, okay, das schafft es in deutschen Verlag. Und irgendwelche Buchhandlungen... Das wird ein Bestseller in Deutschland. Das ist ein Buch, was Leute lesen. 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Also über den Inhalt möchte ich jetzt gar nicht reden, weil ich da ja nur unterstellen muss, was es ist. Ich kann mir halt überlegen, was es sein könnte. Und das ist natürlich nichts Gutes, wie ihr euch ja nicht vorstellen könnt. Aber ja, 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Weil ich kann es mir richtig vorstellen, dass ja auf jeden Fall hier in diesem Land genug Buchautoren sitzen, die sich denken so, wenn ich hier an der Macht wäre, dann ich die toxischen männlichen und die Patriarchat hier abschaffen und Gewalt gegen Frauen beenden und so in etwa stelle ich Kindergarten mir vor. Bezahlen und so. Genau, Dänisches Kindermodell hier. Genau, endlich mal die Grundschulmodell so. Die Femizid abschaffen und natürlich auch die unbezahlte Care-Arbeit bezahlen oder so. negative Katzensteuer einführen. Also. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen in ihren Staat. Sofort lieferbar. 13,99. Ohne Bewertung. Sehr. Drei Autoren brauchen die dafür. Ja, zu dritt macht es auch am meisten Spaß. Ne? Denke ich mal. Das ist eine erstklassige Mischung aus Anekdoten, Analysen und Alkohol. Wow. Und die große Frage, ob wir so leben wollen, wie wir leben sollen, hört auf diese Frauen, sagt Katja Oskam. Drei Freunde in einem Küchentisch, vor den Fenstern die Nacht. Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reden, Punkt, über sich als Ostfrauen, was auch immer diese Schublade bedeutet, über das Glück krummer Lebensläufe, über die Gegenwart, also mit anderen Worten studieren bis ohne Ende, über die Gegenwart mit ihrer sich ständig reindringenden Vergangenheit. Es wird getrunken, gelacht und gerungen. Es geht um Erinnerungsfetzen und Widersprüche, also Dialektik ist auch am Start, ja. Widerspruch zwischen, wir wollen Geld verdienen, aber wir wollen es auch ausgeben und wir wollen auch nicht arbeiten, wahrscheinlich. Um die Vielschichtigkeit von Prägungen und um mit den Jahren fremdgewordene Ideale. Okay, fremdgewordene Ideale, ja. Im japanischen Volksglauben gibt es Geister, die aus achtlos weggeworfenen Dingen geboren werden. Wie sehe der Dinkengeist der DDR aus? Fragen die drei. Ihr Buch ist dem Erinnern und dem sich neu erfinden gegenüber so gewitzt und warmherzig. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. So viel getrunken. Ist bestimmt warmherzig. Gut abschreckend, die Beschreibung. Wie es jede große Gesellschaftsdiskussion verdient. Ja, Gesellschaftsdiskussion am besten nur von Betrunkenen. Ja, bla bla bla bla. Nur von betrunkenen Frauen, ja. Ja, der Dinggeist der DDR. Das sind Themen, die sind ganz wichtig für die gesellschaftliche Zukunft. Mhm. Wusste ich auch noch nicht, aber gut. Wenn das dazu gehört, den idealen Staat zu gründen, bitte. Herr Konstantin. Ja, die beiden Herrschaften haben sich hier über Venezuela unterhalten und jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, warum ist das jetzt hier in dem Frauensegment? Ja, es geht hier gleich um eine Frau. In dem Ausschnitt, den ich hier für euch habe. Und das ist auch ein Aspekt, den ich außer jetzt in diesem Video und der Francis Foster hier auf der linken Seite, der hat ja auf einer Seite von seiner Familie hat er venezuelanische Wurzeln und hat ja auch Verbindungen nach Venezuela. Und ja, es ist ein Aspekt, den ich jetzt hier gleich höre. Ihr könnt ja mal im Chat sagen, ob ihr das irgendwo in der Diskussion mal gehört habt. Ich nirgends. Und dann hören wir mal. These are the accusations being leveled against him. One of the things that actually people have missed is it's also his wife. And people are going, well, why is his wife? And this is where it gets also really interesting, because his wife was a politician or is a politician. And she's known in Venezuela as crueler, more vicious than her husband. Somebody who instructs the torture of political enemies, journalists, and also takes a real delight in the suffering of other people. And the fact that she was captured along with Maduro sent, I can only say, shockwaves of joy, and people in Venezuela were so happy, actually probably even more happy that she was captured than Maduro. She's known as the brains of the operation. There have been several clips that have gone viral across the internet showing Maduro trying to do even basic mathematics live on air and failing miserably time after time after time. And it goes back to the point I made. This man wasn't picked because he's a brilliant leader, or he's strategically ingenious, or he's an incredible politician. This man was picked because he was loyal and he followed orders. Well, yeah, wenn sie dann trotzdem dabei haben, dann ist das eigentlich okay erstmal. Ja, also was haben wir gerade gehört? Leute instruieren, um zu foltern und so weiter und so fort, soll die Frau gemacht haben von Maduro. Und Es redet einfach keiner drüber. Kein Wort. Also das Einzige, wo das irgendwie überhaupt erwähnt wird, dass sie die Frau von dem auch festgenommen haben, das ist dann in so einem Kontext so nach dem Motto so, ja, diese bösen Amerikaner, die haben ja sogar die arme, unschuldige Frau von dem irgendwie mit festgenommen. Ja, so kommt mir so vor. Also ich habe das noch nie irgendwo gehört, dass irgendwas mit dieser Frau irgendwie ist. Aber ist ja auch nichts Neues. Margot Honecker, die Alte von Ceausescu, also ja, gab es da bei den Linken öfter mal. Ja, fällt aber auffällig unter den Tisch, ne? Stimmt schon. Ja, also fand ich echt bemerkenswert. Mhm. Das ist auch krass. Weil das ist ja schon heftig, ne? Also was ihr sagt. Brains of the operation, irgendwie Folter beaufsichtigt und so. More vicious. Also. Kommt mir irgendwie relevant vor, keine Ahnung. Ich bin kein Journalist oder so, aber. Kommt mir irgendwie relevant vor. Aber ja. Ja, müssen wir vielleicht mal so einschlägige Sachen durchgucken. Wikipedia oder so, da was drin steht. Würde mich schon wundern, etwas. Listen up straight, white man. Genau, eine vocal Comedian-Frau ist jetzt hier, um euch zu erklären, worüber ihr Witze machen sollt. Und ja, die Dame sieht so aus. Und ja, es läuft halt hinaus auf, ja, ich möchte euch fragen, wer seid ihr denn? Und ihr dürft ja nur Witze machen über Dinge, die euch betreffen und so weiter und so fort. Und der Autor hier vom Telegraph, der sagt dann so, ja, weil sie wirft halt Ricky Gervais und so vor, dass sie Witze über Transfrauen machen, obwohl sie das doch nicht betrifft. Und der Autor hier von dem Telegraph, Artikel hier, Kolumne, der schreibt halt eben so, ja, wieso, der Ricky Gervais ist doch ein Mann. Also, ja. Ja, und dann, also man kennt sie ja auch aus dem, aus der Sendung 8 von 10 Katzen. Keine weiteren Fragen. Ja, so das übliche Progressive Stack-Ding. Ja. She's sick of privileged cis white straight man making inappropriate jokes about trans community. Ja, genau. Das ist nicht das, was man auch erwartet hätte. Jetzt ist mal wieder eine rausgewagt. Ja, ich glaube nicht, dass irgendwer da lachen kann über so jemanden. Aber es ist wahrscheinlich auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Es ist wahrscheinlich erstmal politisch umerzogen werden, bevor wir lachen können. Burgers? Ja. Das von mir, glaube ich, oder? Ui. Genau. Seit 10 Jahren fluten Bilder von brennenden Autos und Angriffen auf Einsatzkräfte die sozialen Medien. Auch in die vergangene Silvesternacht verbildet keine Ausnahme und stellt die Bundesrepublik erneut vor eine Zerreißprobe, sagt die Berliner Zeitung. Die beschuldigten Personengruppen sind seit Jahren klar erkennbar. Menschen mit nahöstlichem, afrikanischem Hintergrund, 10-fach benannt, vielfach belegt und dennoch folgt von linker Seite jedes Neujahr dasselbe Ritual aus Abwiegeln. Die Berichte seien schlicht falsch oder man ziehe es vor, einen Kommentar abzugeben. Uns geht hier halt vor allem um die Frau Reicheneck, die im Vorhinein gesagt hat, das Geböller, es ist massive Umweltbelastung. Das ist problematisch, die armen Tiere, Menschen mit traumatischen Erfahrungen und so weiter und so fort. Sie möchte halt das verbieten und möchte stattdessen ein öffentliches Feuerwerk machen. Auf Anfrage der Berliner Zeitung zur Haltung gegenüber der migrationspolitischen Debatte nach Silvester fragte die Bundespressestelle der Linken zunächst nach, wo genau die Debatte migrationspolitisch geführt werde. Und ob es Quellen gäbe, die belegten, dass Straftaten und Migrationshintergrund in einem Zusammenhang stünden. Würde ich halt mal sagen, guck dir mal die Videos aus Berlin an. Und dann wirst du das schon rausfinden aus der Silvesternacht. Nach einer erneuten Rückmeldung zitierte die Pressestelle schließlich ein Statement des Bundesgeschäftsführers der Partei. Wer nach solchen Nächten blind über die Herkunft der Täter spekuliert, wolle nicht aufklären, sondern stigmatisieren. Die migrationspolitische Aufladung der Debatte diene aus seiner Sicht vor allem dazu, Sündenböcke zu konstruieren. Ebenso beliebig sei es, über das Geschlecht der Straftäter zu spekulieren. Angriffe auf Rettungskräfte wertet Ehling als Attacken auf jene, die die Stadt am Laufen halten. Finde ich lustig, dass er das Geschlecht da reinbringt, weil das genau das sagen ja ganz viele Linke, ne, ist das Problem, sind Männer. Soziale Faktoren wie Perspektivlosigkeit, Ausgrenzung oder ein beschädigtes Vertrauen in den Staat dürfen jedoch nicht zur Rechtfertigung von Gewalt herangezogen werden. Ein bloßes Böllerverbot reicht nicht aus, um Straftaten zu verhindern. Wirksame Prävention beginne vielmehr im Ausbau von Jugend und Bildungs... Ah, noch mehr Geld. Gib uns noch mehr Geld für den Berlin-industriellen Komplex. Die Vermittlung des Gefühls von Zugehörigkeit und Verantwortung für das städtische Zusammenleben. Die so lange Worte verstehen die gar nicht. Also die jungen Leute. Ja, als Kontrast dazu haben wir halt dann noch die Geschichte von Jette Nietzsche, die geschrieben hat, irgendwie Männer, die beim Böllern eine Hand verlieren können, zumindest keine Frauen mehr schlagen. Jette Nietzsche hat es wie immer vor allem um ihre Außenwirkungen bemüht gewesen. Sie hat es dann gelöscht, nachdem genug Leute boah gesagt haben, und dann hat sie eine neue Version gepostet. Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, müssen zumindest keinen Wehrdienst leisten. Kich, kich, voll lustig. Und genauso meine Sorte Humanismus, Jette. Auf jeden Fall. Die Bundestagsfraktion der SPD hat auch eine Antwort geschickt auf die Anfrage der Berliner Zeitung. Die haben gesagt, wir als SPD-Fraktion im Bundestag können uns dazu heute leider nicht äußern. Tja. Alles in allem bleibt die linke Sicht auf die Silvester-Ausschreitungen geprägt von der Abwehr migrationsbezogener Zuschreibungen. Statt konkrete Tätergruppen zu benennen, wird vor Stigmatisierung gewarnt, auf Umwelt- und Tierschutz verwiesen oder das Böllern selbst zum Hauptschuldigen erklärt. Die Debatte bleibt wie bisher und die Benennung der Verantwortlichen wird auch in diesem Jahr verschoben. Ja, Silvester, ne? Ah. Jetzt kommt die Entgleisung der Woche. Weil gestern, nee, vorgestern war Tag der Blockflöte, oder gestern? Warum erinnert mich das jetzt daran? Wie mache ich mit dem Rest? Wenn Sie sagen, da gibt es Portale, die agitieren, die berichten dann Dinge, die dann Kampagne sind und mit Journalismus nichts mehr zu tun haben. So haben Sie es gerade ausgedrückt. Dann würden die sagen, Entschuldigung, das ist Meinungsfreiheit. Ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. An welchem Punkt greifen wir dann ein in so etwas Wichtiges und Wertvolles wie Meinungsfreiheit? Ich verstehe ja das Argument. Ja, aber ich habe ja gesagt, es ist nicht nur Aufgabe von Politik, Demokratie zu schützen, unsere Hauptaufgabe. Aber ich finde, alle zivilen Organisationen müssen auch sich zur Demokratie bekennen. Und ich glaube auch, dass es innerhalb der Medien auch mal eine Diskussion dafür geben muss, welche Qualitätskriterien müssen Medien eigentlich auch erfüllen. Denn natürlich ist es so, wir haben ja bei uns zum Glück Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in unserem Land. Aber wenn man eine solche Einflussnahme hat wie Medien, dann muss man eben auch bestimmte Qualitätskriterien auch einhalten. Und gucken wir uns an, findet heute noch statt, dass man eine zweite Quelle prüft? Findet noch statt, dass Journalisten wirklich, ich sag mal, wahrhaft auch berichten und auch nicht nur Meinungsmache machen? Also wenn ich mir einen Artikel angucke, mit denen ich irgendwas zu tun habe, kann ich nur sagen, da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist einfach vollkommen faktenfrei, was an der Stelle gemacht wird. Aber die treten eben auf und machen den Eindruck, Leuten, als wäre das sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf. Und ich glaube, es ist einfach ganz viel falsch, wenn man das einfach so hinnimmt. Und wir müssen das eben auch erkennen in der Politik, dass die es nicht gut meinen mit unserer Demokratie. Und das, glaube ich, wie gesagt, ist nicht nur unsere Aufgabe. Vielleicht sollten wir da mal... Das ist so krass. Ich will eine Sache kurz sagen. Also ich verfolge das nicht so genau. Hätte der Kubicki mal nicht weggeschnitten, dass der Lanz danach sagt, dass News durchaus auch vernünftige Dinge schreibt. Ja, und ich denke mal, ganz viel ist doch Meinung. Sagen wir mal jetzt, irgendjemand berichtet von dem Ausland, von irgendeinem Ereignis oder so, ganz viel dieser Berichterstattung ist dann der Eindruck auf den Reporter, den er gewonnen hat und so weiter. Das ist auch alles im Prinzip nur Meinung. Also er hat ja gerade gesagt, dass da nicht stimmen würde, ein Artikel, mit denen er zu tun hat. Das ist eigentlich eine Tatsachenaussage. Ja, das ist also auch Quatsch. Ja, ja. Das ist eh auch Quatsch. Ist eine Tatsachenbehauptung. Und dafür ist ja auch schon wohl eine Anzeige raus. Oder zumindest hat News angekündigt, hier gegen den Herrn Günther vorzugehen, auf jeden Fall. Ist der absolute Hammer, ist genau das, was Kubicki schreibt, nämlich inakzeptabel und autoritäres Geschwurbel. Das mit den Qualitätskriterien, da läuft es mit kalten Rücken runter. Ich meine, anders haben Honecker, Krenz und Co. auch nicht argumentiert. Ne? Also das musste halt auch gewissen sozialistischen Qualitätskriterien entsprechen. Und der Mann ist nicht mal bei der SPD oder bei der Linken. Das ist völlig verrückt. Ja, und dieser Mann, von dem hier geredet wird, ist ja nun mal auch Teil eines Verfassungsorgans, ne? Also als Ministerpräsident und autoritäres Geschwurbel von einem Verfassungsorgan finde ich eine ganze Ecke schlimmer als irgendwie News-Berichterstattung, wo vielleicht irgendwo mal irgendwas, ja, keine Ahnung, ich will noch nicht mal sagen, nicht stimmt oder so, weil ich kann mich jetzt eigentlich nicht so richtig entsinnen, mal was gelesen zu haben. Übertrieben wurde. Ja, genau, übertrieben oder halt personalisiert oder so. Na, es gibt ja schon Sachen, die ich auch hier hin und wieder mal sage, was ich nicht so gut finde, wie zum Beispiel, dass sie da damals bei Brosius Gersdorf halt ihr Gesicht immer diesen Psychoblick-Foto da immer genommen haben, da auch die Sättigung rausgenommen haben, dass es nochmal irgendwie aussieht wie Vampir, der zeitlang nichts mehr zu essen gekriegt hat oder so. Also das kann man aus meiner Sicht halt schon kritisieren. Aber dann irgendwie zu meinen, das muss eingestellt werden oder so, weil dann Lügen verbreitet werden oder so, ist halt drüber auf jeden Fall. Also das ja, ist eine Sache, wenn Leute nicht, irgendwas falsch machen, dann muss man das halt kritisieren, was falsch gemacht wird. Aber wenn diese Leute dann immer, das wollen sie ja für sich ja auch nicht haben, die wollen ja auch nicht haben, dass man, wenn sie irgendwas falsch machen, sofort alles in Frage stellt, wofür sie stehen, so. Und da könnte man ja auch sagen, so, ja, dies und das hat nicht funktioniert, so, Demokratie ist falsch. Und das wär genauso quasi. Oder Demokratie der ganzen CDU ist halt falsch. Weil der Günther autoritäres Geschwurbel von sich gibt oder so. Das wäre so der Vergleich. Und so funktioniert das halt nicht. Man muss sich dann halt mit den einzelnen Dingen halt befassen. Und so eine Anschuldigung, dass das alles stark demokratiegefährdend wäre oder so, also selbst wenn der Mann jetzt nicht Teil von einem Verfassungsorgan ist, was er nun mal ist, dann wäre das auch schon eine harte Aussage. Und so ist es halt eigentlich nicht akzeptabel. Also ja, also ich werde sowieso nicht schlau auf diesen Typen. Der hatte sich ja damals auch hinter die Julia Ruß gestellt und da müsste er eigentlich wissen, was die Probleme mit diesen Sachen, die er jetzt hier im Endeffekt ja, das ist ja dann das positive Beispiel, die Demokratie stützen oder so. Das dann wahrscheinlich da irgendwie öffentliche Rundfunk oder so. Aber es muss ihm doch eigentlich einleuchten, dass das auch nicht sein kann. Also, keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Und das ist jetzt auch nicht so, also ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt irgendwie auch News irgendwie groß gegen ihn Stunk gemacht hätte oder so. Kann ich mich auch nicht erinnern, dass er da irgendwie eine persönliche Fehde jetzt austrägt oder so. Also er gilt halt als der Genosse Günther, aber das ist ja, glaube ich, ein Beiname, den er irgendwie von irgendeinem bayerischen Landespolitiker irgendwie verliehen gekriegt hat und nicht von irgendwelchen Medien oder so. Weil er damals dann auch irgendwie gemeint hat, man müsste mit der Linkspartei irgendwie koalitionsfähig sein oder so. Stichwort Demokratiegefährdung. Ja, was die Konsequenzen so sind von so öffentlich-rechtlicher Berichterstattung. Es gab ja diesen Kontraste-Beitrag, der ging jetzt diese Woche mal wieder irgendwie rum, weil ja die Frau Vollbrecht, die wir ja auch sehen, hatte ja beim Cicero nochmal das als Revue passieren lassen, da ihre Qualen, muss man ja wirklich so sagen, die sie da ausgestanden hat über diesen ganzen Quatsch. Und sie schreibt hier, als ich den Kontrastebeitrag damals gesehen habe, habe ich eine so immanente körperliche Reaktion, dass ich erstmal 30 Minuten im Badezimmer auf dem Boden lag, nachdem ich mich utopisch übergeben musste, während mein Handy nicht aufhörte zu klingeln. So, und das ist euer Qualitätsrundfunk, der das ausgelöst hat. Weil das war Kampagne, das war Fertigmachen und so. Und mit Böhmermann und dem ganzen Kram, das kommt ja auch alles on top. Aber Böhmermann kann man ja wenigstens noch sagen, dass er irgendwie nur ein Clown-Heini ist, wo sowieso die Leute, wenn sie dem irgendwas da glauben, halt ein bisschen Panne sind. Aber dieses Kontraste-Ding, das war ja, das hat ja den Anstrich eines journalistischen Beitrags gehabt. Ja, dieses hier, das schleppe ich schon seit ein paar Wochen mit mir rum und jedes Mal vergesse ich es wieder. Das ist hier die Webseite von Apollo News, die auch mal nicht im Archive, weil ich das sonst im Archive nicht aufklappen kann. Und ich hatte hier aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe irgendwie auf diese Werbeseite mal geklickt. Werben auf Apollo News. Und wollte mal irgendwie gucken, ja, was sie hier so für Möglichkeiten bieten. Und da ist mir aufgefallen, dass sie hier Native Advertising hier auch haben, anbieten. Also quasi, dass du den Artikel schreibst, den sie dann als Artikel bei sich veröffentlichen. Und das ist ja natürlich so für uns als alte Gamergater, bin ich mal gespannt, ob sie das dann auch richtig transparent machen oder so. Und ob da schon mal einer was eingekauft hat oder so. Ich bin jetzt natürlich nicht jeden Tag irgendwie auf der Startseite von Apollo. Ich komme da ja meistens, wie andere Leute wahrscheinlich auch, eigentlich nur über die Social-Media-Sachen irgendwie drauf auf die Webseite von denen. Und also das finde ich auf jeden Fall nicht so gut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, mach doch diesen Quatsch nicht. Also gesponserte Artikel. Sie schreiben hier, gesponserte Artikel unserer Werbekunden erscheinen, in Klammern abgesehen von einer kleinen Transparenzkennzeichnung. Oh, okay. Ich glaube, da stand auch tatsächlich vor ein paar Tagen, als ich das, also vor 2-3 Wochen oder so, als ich das gefunden hatte, stand das da, glaube ich, noch gar nicht mit bei eigentlich, mit der kleinen Transparenzkennzeichnung. Ich finde schon, aber trotzdem, ja, die Einschränkung kleine Transparenzkennzeichnung zeigt halt schon, was die Absicht ist, und das ist die falsche Absicht. Ja. Wie reguläre Artikel und bringen unseren Lesern damit ihre Marke im gewohnten Umfeld nahe. Ja, also Leute, darauf könnt ihr doch echt verzichten. Also. Obwohl, was kostet das denn, wenn wir da was? Das wäre ja unsere Zielgruppe. Wenn die darüber schreiben, wie cool wir sind, dass wir schon seit 10 Jahren. Ja, das ist auch schon genau 10 Jahre Weltraumaffeln, ja, der beste Podcast aller Zeiten. Die sind auch per Reichweite bezahlt. Also je mehr du mit deinem Apollo erreichst, desto mehr kannst du dann kassieren oder so. Ja, ich denke mal schon, dass das wahrscheinlich das teuerste sein wird bei denen, der gesponserte Artikel. Weil so umsonst werden sie sich da wahrscheinlich nicht mehr wegkuren. Nee. Aber ja, also Leute, es ist doch wirklich eine der schlimmsten Unarten, die es im Journalismus gibt, dieses gesponserte Native Advertising. Und Video Placement hört sich ja so ähnlich an. Ja, weiß ich nicht, schon. Wenn du das schon aufrufst, guck mal, was Spiegel da steht. So machen das auch. Bei Video Placements werden Sie und Ihr Produkt zu Videoende von unserem Host für 20 bis 30 Sekunden vorgestellt. So authentisch und direkt, ja. Ja, das ist ja okay. Das ist ja auch das, was er da jetzt auch macht mit diesen Stiften oder so. Drei neue Geschmackssorten bei Halo. Hey. Tintenfisch. Killer. Ja, genau, aber gesponserte Artikel, also hören wir auf. Lass die Scheiße bleiben. Ja, ist dumm, wenn die dann gegen die eigene Redaktionslinie so ein bisschen widersprechen oder so, kann ich mir vorstellen, dass das auch vorkommt oder sowas. Nein, das ist nicht dumm. Es ist dumm, dass sie das überhaupt machen. Das ist ja im Endeffekt Verarsche von den Leuten, dass man irgendwie denkt, ach guck mal, hier haben wir sogar so einen, okay, steht aber groß dran, ja. Kampf um Rohstoffe und Hegemonie, eine Machtdemonstration der USA. Gesponsert, ja. Naja, okay. Gesponsert. Ja. Kannst nichts sagen eigentlich. Ist üblich. Machen alle so. Nein, gesponsert, weiß ich nicht. Ja, da steht auch schon nochmal Anzeige. Finde ich ehrlich gesagt nicht so ganz okay, ja. Also eigentlich sollte eigentlich wieder Werbung dran stehen. Ich weiß auch steht nicht, ja, ob hier. Das, ja, da steht es jetzt, ja. Aber hier oben stand es nicht. Na gut. Ich meine, ich finde es idiotisch, aber ich finde es schon noch enorm. Also ich kann hier erkennen, dass es halt kein redaktioneller Inhalt ist. In normaler Form. Ja, gut. Also da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil Silber und Gold und so weiter und so fort. Ja, ja. Das ist also von irgendeinem hier Friedrich-Report ist unten. Jetzt unabhängig werden, Friedrich-Report steht da. Und die sponsern halt den Unsinn. Ne? Der blöde Marc Friedrich. Hm, auch gut. ausgewiesener Finanzexperte, gefragter Redner, YouTube-Star, bekannt aus Funk und TV, Vordenker, Freigeist. Nein, er ist nicht doof. Honorarberater. Jetzt hat der Marc Friedrich. Ja, also ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass viele Leute, die da nicht so versensibilisiert sind, irgend so einen Artikel über ein Thema schon jetzt erstmal wahrnehmen würden als einen Artikel. Und nicht so sehr als Reklame für Goldgeschäft oder was das hier dann irgendwie sein wird. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Also klar, steht da irgendwie mit bei, wobei ich das Wording gesponsert, weiß ich schon gar nicht, ob das überhaupt so geht, weil das hat ja damals hier der Dingeskirchen hier, Sascha Pallenberg, der hat sich doch da mit ein paar Leuten drüber gestritten, über genau solche Wordings. Und er meinte ja eigentlich, dass es irgendwie mit Werbung oder so heißen muss und nicht irgendwie. Weil bei der Republika war es ja auch so, dass sie es irgendwie Partner-Talk genannt hatten oder so. Und das war ja auch nicht so in Ordnung. Also keine Ahnung, ja, aber. Ja. Ah, wird wahrscheinlich eine Menge Knete bringen, diesen Krempel hier, könnte ich mir vorstellen. Ja, und natürlich, der Libertador hat auch recht. Hat der Erna, die das auf WhatsApp bekommt, denkt, das sei von Apollonius. Das stimmt schon, klar. Deswegen sage ich ja, insgesamt ist die Idee Unsinn. Ach ja, diese Geschichte, das hatte ich ganz vergessen. Genau, habt ihr das mitbekommen mit diesen Grog-Bildern, dass alle möglichen Leute von irgendwelchen Frauen das Grog-KI, den macht den mal im Bikini oder mach mal so, dass sie irgendwie nach vorne gebeugt ist oder so und Sachen mit mach mal jünger oder so sind da wohl auch mit bei gewesen. Und der schon für den Taco hat jetzt so ein Video gemacht. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das problematisch ist, weil man, wenn das halt echt aussieht, das kann natürlich schon rufschädigend sein für Leute, wenn da irgendwelche Bilder im Umlauf sind, wo man jetzt erstmal, wo das halt so aussieht, als hätte die Person das selber produziert. Also ist auf jeden Fall nicht ein harmloser Spaß nur. Ja, mit der Sperrung von X kommen sie dem Problem aber nicht an der Wurzel. Ja, weil der Witz ist halt, dass sowas gerade ein Faktor sein wird, der... Also gut, ich glaube, zur Sperrung von X wird es nicht führen, aber dass die Funktion abgeschaltet wird, das halte ich schon für durchaus wahrscheinlich. Also es ist einfach die Grog-Bilderstellungsfunktion, dass sie die ja, sich damit wegklicken. Aber es gibt ja genug Beispiele auf Twitter dafür in den letzten Tagen, dass du das mit ChatGPT und diversen anderen Modellen halt auch machen kannst. Ja, das kann sein, aber ihr wisst doch, wie das ist. Wenn die das jetzt ja, es geht hier wieder nur drum, es geht nur drum, Elon ans Bein zu pissen. Ja. Aber alle anderen sogenannten Tech-Oligarchen, wie die sie inzwischen nennen, was ich auch total lustig finde. Ja, Bros. Das ist auch schönes Wording. Ja. Alles Bros. Ja, Tech-Bros, Tech-Oligarchen. Das hat man bei Republika ja letztes Jahr auch. Ja. Da war ja das große Gedöns. Ach, übrigens, das Motto von der nächsten Republika steht auch schon fest. Das haben wir, glaube ich, unseren Zuschauern noch gar nicht gesagt. Das Motto der nächsten Republika wird sein, never gonna give you up. Zum Bild von der Erde, das sich dreht hier. Also die Erde geben wir natürlich nicht auf. Und ihr könnt hier noch euren Talk einreichen. Sind wir so ohne Pathos an die Aber nicht mehr lange, nur bis zum 15. Januar, also beeilt euch. Okay. Ja, das möchte ich hier nochmal ins Gedächtnis rufen. Das ist nämlich damals dieser Artikel gewesen, auf den sich alle gestützt haben, als es darum ging, 2016, dass ja angeblich die Fake News die Wahl für Donald Trump gekippt hätten. Und dieses hier ist erschienen vor der Wahl auf jeden Fall noch und hat damals halt kein großes Echo nach sich gerufen. Aber als dann halt die Wahl gelaufen war und aus diesem 99% oder 90% oder weiß ich nicht was Hillary Clinton Wahlerfolg dann irgendwie geworden ist, ups, der andere ist es geworden, da sind sie ja dann alle auf dieses Fake News Narrativ und bei die ganzen Leute wurden halt von Fake News überzeugt und dieser BuzzFeed-Artikel hier von dem Herrn Silverman, der ist auch im Endeffekt nicht groß zu beanstanden, also oder gar nicht eigentlich zu beanstanden. Sie haben halt irgendwelche Sachen gezählt bei Facebook und haben halt behauptet, dass halt irgendwelche reißerischen Artikel angeblich mehr gezählt wurden als andere Artikel. Und daraus haben sie dann halt gemacht, es hat mehr Verbreitung. Und das ist ja insofern, wenn sie das richtig gezählt haben, nehmen wir das mal an, es ist ja jetzt nicht verkehrt. Das waren halt so Sachen wie, der Papst hat ihn endorsed. Das war das häufigste Ding. Oder WikiLeaks sagt, Hillary hat Waffen an ISIS verkauft. Gültige Insider. Hillary ist disqualifiziert. FBI-Agent. Also das waren ja die Top-Meldungen. Ne? Und also wenn du die Leute fragst, ob die irgendwas davon gehört haben, dann werden die wahrscheinlich alle sagen, nein. Und das waren halt die Sachen und daraus haben sie dann hinterher, wie gesagt, nicht diese Artikel. Der Artikel macht das nicht. Der sagt nicht, jetzt ist die Wahl entschieden oder sowas. War vor der Wahl. Da haben die ja nur gesagt, ja, voll lustig hier. Wir haben irgendwas gezählt und wir haben gesehen, es ist mehr. Und nach der Wahl haben die ja daraus gemacht, ja, das war's hier. Die Fake News. Das waren die Fake News. Und das ist überhaupt der ganze Grund, warum dieses ganze Thema Fake News überhaupt, und das wurde danach einfach, ja, ist ja heute so, nur, ja klar, Fake News. Fake News halt. Die Fake News. Und Trump hat ja auch irgendwann mal irgendwelche Leute als Fake News bezeichnet, nachdem sie mit Fake News in die Ecke gekommen sind, dann ist daraus irgendwie geworden, der Trump hätte die Leute als Fake News bezeichnet. Und ja, tralala. Und das war hier der ganze Ursprung von der ganzen Geschichte, dieser Artikel hier. Hatten wir auch damals schon bei uns in der Sendung. Und wollte ich einfach nochmal wieder in Erinnerung führen, ja jetzt auch zu unserem 10-Jährigen, wo man ja wieder so ein bisschen Revue passieren muss. Und es ist ja bis heute so, dass immer wieder, wenn diese Fake-News-Sachen halt aufkommen, kein Mensch irgendwie mehr weiß, wie das überhaupt entstanden ist und was überhaupt diese Wahlbeeinflussung da damals irgendwie gewesen sein soll. Und wegen den Fake-News, das war halt das hier, der Papst. Irgendwelche. Angenommen, das stimmt so. Ich meine, Fake News sind auch, können natürlich, weil sie nicht wahr sind, auch spektakulärere Inhalte beinhalten. Ne, ja, es geht ja um die Verbreitung und es ging ja auch um Bezahlung. Dann werden sie auch mehr verbreitet, wenn sie spektakulärer sind. Nee, es ging ja auch schon um Bezahlung dabei, weil wir haben uns ja jetzt auch schon wieder in diese. Also wir werden ja auch gerade hier wieder, wird ja gerade wieder dran manufactured hier, dass wir da zustimmen, dass die Werbung halt, ne, das haben sie ja schon durch im Endeffekt, dass die Werbung, politische Werbung nicht mehr gehen soll. Und außer es wird ja, halt von den Parteien irgendwie, die gut sind oder keine Ahnung, oder von den Regierungsstellen offiziell irgendwie verbreitet oder so. Das ist ja genau das. Das liegt ja genau hier drin begründet, weil man ja angeblich damals festgestellt hätte, dass es einen Unterschied gemacht hat. Hat man nicht, aber es war halt diese Geschichte hier und es kann halt keiner sagen, dass es einen ausschlaggebenden Faktor hatte. Behauptet dieser Artikel ja auch gar nicht, weil der ist ja halt vor den Wahlen ja auch erschienen. Und ja. Von Engagement reden sie ja doch. Also hier wird es wahrscheinlich auch nicht um die Geschichte gehen, aber es ist halt, also jetzt um die Werbung, aber das ist ja dahinter dabei rausgekommen. Wir sind ja von diesem Ding, von Fake News sind sie ja gegangen auf, oh nein, wir haben keine Transparenz und das ist ja alles die Desinformation und so weiter und so fort. Und im Zuge von Wahlen und damals, wisst ihr noch, mit Facebook und mit den ganzen Fake News und tralala, ne, und das ist genau diese Scheiße. Das war damals schon so, ne, also diese Geschichten, die hat es alle gegeben, die hatten wahrscheinlich auch eine Verbreitung, aber man kann halt nicht sagen, dass es irgendeinen Unterschied gemacht hat und genauso, dass irgendwelche Storys irgendwie gepusht werden. Also ich erinnere noch an diese Bettwanzen bei den Olympischen Spielen, die hatten wir ja auch in der Sendung, da ist es ja hinterher rausgekommen, dass es nicht stimmte und dass es kolportiert wurde, halt diese Story. Und aber das wiederum ist ja auch in der Tagesschau und so gelaufen, die sind ja auf den Kram auch reingefallen. Und also das muss man halt auch wissen, dass das halt ständig passieren tut, solche Dinge. Und da muss man halt mit leben. Aber nee, die bilden sich dann halt wieder ein, dass es ein Problem wäre, mit dem man irgendwie Herr werden könnte, indem man dann halt an den Stellen, von denen wir alle wissen, dass die Stellen sind, weil diese Geschichte war ja auch angeblich, Und da kann man dann halt damit dann weitermachen. Ne? Und die Leute, die das halt erst nur gehört haben, diese Talking Points jetzt halt seit 10 Jahren, die schlucken das dann halt. Weil hat man ja alles schon mal gehört, weiß man ja irgendwie, meint man ja zu wissen, dass das ja irgendwie alles so ist. Und dann läuft das halt so. Das fliegende Klassenzimmer. Nee, nicht ganz. Das segelnde Klassenzimmer. Per Livestream in die Antarktis mit dem Team der Malizia Explorer und Luise Neubauer. Ist das nicht toll? Da können sich jetzt also Leute aus ganz Deutschland zu Live-Unterrichtsstunden aufschalten. Zwischen dem, ich glaube, 14. bis 18. Januar. 16. Januar. Live-Unterrichtsstunden, live werden Luisa und Co. berichten, was sie in der Antarktis erleben, den Zustand der Antarktis und die Rolle für das Weltklima erklären. Die SchülerInnen erwartet ein interaktives Unterrichtserlebnis. Sie können live ihre Fragen stellen und mehr über Ozeanforschung und die Expedition erfahren. Pinguine. Ja, ich finde es faszinierend, also... Ich finde es erstaunlich, dass die Luisa da hingefahren ist, anstatt von zu Hause auch zu gucken wie die anderen. Ja, ist interessant. Ne? Also so wie es aussieht, ist sie dafür nach Argentinien und sie jettet geflogen. Eben gerne durch die Welt, ne? Genau. Langstrecken-Luisa macht ihrem auch Namen wieder aller Ehre. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Segelboot dahin gefahren ist. Das ist auch gar kein so großes Segelboot. Wenn du mal runterscrollst, obwohl ich glaube, das sind bewegliche Elemente. Ihr eisiger Blick hat die Arktis wieder eingefroren ein Stück. Ja doch, da siehst du das Bötchen. Ich finde es auch so lustig, sie nennen das ein Forschungsschiff. Wenn man das sich anguckt auf dem, auch hier so Vessel Finder oder so, wird es ganz klar als irgendwie Leisure Vessel beschrieben, also Freizeitboot. Sie nennen es ein Forschungsschiff. Ja, und dann kannst du also am 14.01. kannst du die Auftaktunterrichtsstunde mit Tobi Grell alias Checker Tobi, Boris Herrmann und Luisa Neubauer kannst du dir reinziehen. Für die 3. bis 8. Klasse. Oder am 15. Die ist doch nicht auf dem Schiff. Die ist doch nicht da auf dem Schiff. Doch. Wirklich? Auf so einer Jolle fährt die mit in die Antarktis. Das ist ja richtig mutig. Am 15. ist Luisa und auch der Dr. Eckhardt von Hirschhausen dabei. Im Livestream sind die live dabei, ja klar. Aber sonst ich meine, der Eckhardt, ich glaube, der ist nicht in der Antarktis. Nee, aber Luischen schon. Echt krass. Und dann am 16. kannst du nochmal Live-Unterrichtsstunde in der Antarktis mit Luisa Neubauer für die 3. bis 8. Klasse. Genau das mit Hirschhausen war für die 7. bis 13. Klasse. Alle Streams finden voraussichtlich ab 12 Uhr mittags statt. Kurzfristige Änderungen vorbehalten aufgrund der Wetterlage in der Antarktis und technischer Gegebenheiten. Jetzt könnte man noch so ich mag ja so Fortsetzungen eigentlich nicht und so, aber so eine Fortsetzung von The Thing. Kommen die Forscher da hin und finden dann irgendwie die Überreste der letzten Expedition. The Leisure, was ist das denn? Das globale Klassenzimmer live in der Antarktis. Hauptsache mal ein bisschen durch die ganze Welt gejettet. Ja. Ja, ne, also Antarktis weit weg, ne, Pinguine, was haben wir noch? Berge des Wahnsinns, H.P. Lovecraft. Chris kommt sicher bald wieder und macht dann das nächste Thema. Ich möchte ein Eisbär sein. Ja, die Amerikaner, der Trump, die ziehen sich aus internationalen Organisationen zurück. Viele wurde behauptet, das würden sie aus NGOs zurückziehen, aber das ist nicht so richtig der Fall. Es geht eher um UN und Unterorganisationen oder sowas, ganz viel. Aber eben auch ganz viele Organisationen mit eigenem Kürzel. CFE Kompakt, CEC Kommission für Umweltkooperation, ECW, Hybrid COE, also für. Oh nein, nicht das Forum der Europäischen Nationalen Highway Research Laboratories, oder? Ja. Da kann man doch nicht aufsteigen, oh Gott. Da habe ich auch zum ersten Mal gelacht, glaube ich, in dem Moment. Ja, da ist ein großes Global Counter-Terrorism Forum, finde ich auch gut. IPCC. So, ja. Forum und CyberX. Intergovernmental Panel on Climate Change. Ja, da sind sie auch ausgetreten, das IPCC. Es gibt ja noch andere Intergovernmental Panel und Forums, habe ich das gestellt. ICAC. Center for Sustainable International Cotton Advisory Committee. And Restoration of Cultural Property. Okay. Ja, Studienzentrale für die Erhaltung von Kulturgut. Das sind alles Dinge, wo aus den USA, aber auch aus unseren Landen und anderen wahrscheinlich ein bisschen Geld fließt. Immer so, dass den Leuten vor Ort da, die das alles machen und managen, gut geht. Ne? Gut geht, sie ab und zu mal ihre Familie besuchen können, auch gelegentlich. Dass sie ihr Lager einstellen können. Ja, auf der Arbeit. Fahrzeugen. Renewable Energy Network, jawohl, aus der UN. Oder Leute wie Maxwell Chikumbuzo fördern. Sind sie auch bei UN Women wenigstens ausgestiegen? Ja, sind sie auch. Das ist doch das Wichtigste. Sind sie auch, ja. Das glaube ich mir doch. Friends on Trade and Development. Collaborative Program on Reducing Emissions from Deforestation. UNG Energy. Das ist nach. Ne, wo ist es denn? Doch, das war dabei. Hier ist Water. Mehr mit W ist hier nicht. Water. Das Wichtigste haben sie da weggelassen, oder wie? Nein, das hieß nicht Women, glaube ich. Doch, das heißt UN Women. Oh, das heißt UN Women. Ich meine, ich habe das drin gesehen. Ach, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Das, ja, wo ist das denn? Vielleicht haben wir es so bekannt unter dem Kürzel UN Frauen, okay. Ah, okay. Nicht UN Women. Dann ist es das auch, ja. Und Frauen, ja. Ich finde es auch gut, dass sie es hier abgekürzt haben, aber. Und Frauen, ja. Training and Research. African Development. Afrika Wirtschaft. ECOSOC. Ich meine, noch deutscher geht es auch gar nicht, oder? ECOSOC. Ja, super. Dass ihr euch nicht schämt, ey. Ja, vielleicht war das dann noch nicht alles, aber ich sagte so bei mich bei, vielleicht, ja, kann man da auch ein paar Mark sparen. Das ist vielleicht nicht so viel, wenn jetzt ECOSOC, mit ihrer internen Bürokratie da einsparen konnten durch den Elon. Aber ja, sicher, das ist auch alles, was überflüssig ist und versucht sich dauerhaft da festzusetzen. Ja, kostet nur Geld, ne? Und vielleicht was mit einsparen. Und hier sparen die Firmen auf andere Art nochmal, voraussichtlich jedenfalls beim sogenannten Digital Networks Act, sagt Heise. Denn da soll es ähnlich für Vergehen bezüglich der Netze selber durch die großen Tech-Firmen auch Strafen hageln eigentlich. Allerdings ist ja das Strafen-Framework noch nicht ganz fertig. Und für die ersten Fälle soll es da wohl auch mehr mit ein bisschen Du-Du-Du und Tätschelchen, also Dialog und Handreichung, was hier, ja, soll damit wohl ausgekommen werden. Und dann vielleicht später mal zu größeren Strafen führen, wenn sie so weitermachen. Aber also es gibt ja jetzt mit dem Digital Services Act und dem anderen, wie hieß es, Digital Media Act oder so, oder Millennium Act 2, so Frameworks schon, nach denen entsprechend hohe Milliardenstrafen vergeben werden können und ja wohl auch irgendwie auf dem Zettel sind, bin ich nicht ganz sicher, inwieweit da die Größenordnung so mit Milliarden noch stimmt. Ich glaube, ich habe sowas von Millionen, hunderte Millionen für X alleine im Auge oder im Hinterkopf, aber ja, es ist eben auch eine Menge Geld, ne? Und da die sich wahrscheinlich beschwert haben oder vielleicht sonst irgendwie ihre Dienste in Europa nicht mehr anbieten, haben sie vielleicht ein bisschen zurückgezogen. So schreibt das jedenfalls auch Heise. Ein bisschen versucht das zu bewerten. Ja, Netflix spielt da auch eine große Rolle, weil die eben ziemlich viel Bandbreite wohl verbrauchen. Wie gesagt, da geht es um diese Netzwerk-Gleichheitsgeschichte. Ja. Ganz ungerecht von denen, ne? Wenn ihre Dienste nachgefragt werden, dass sie denen dann auch irgendwie verstärkt anbieten. Alles ein bisschen komisch und ja, ähnlich wird hier auch dieser Ruf nach der digitalen Souveränität laut, glaube ich, eher national gedacht als europäisch, wie auch immer, sollen da auf jeden Fall die US-Konzerne rausgehalten oder rausgedrückt werden, was ich schon ein bisschen fragwürdig finde. Das weil ist im Endeffekt. Die Steuern, irgendwie, das halt, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube so. Naja, also hier geht es ja im Endeffekt darum, dass man den Leuten sagt, oh, es gibt doch auch Alternativen. Geht doch mal zu Mastodon. Na, also ja. Das Signal, ne? Also das, ja, ist Vorhaben, das ist im Endeffekt die Republika, organisiert vom Chaos Computer Club. Ja. Das ist im Endeffekt, ist das, was sie bei der Republika seit Jahren sagen, das, was in Düsseldorf, als ich in Düsseldorf war, mit Preis zusammen, wo wir da gesessen haben und diese ganzen älteren Herrschaften, diese ganzen Ergrauten, die da rumstanden. und dann erzählen die da irgendwie, geht man auf Mastodon und so. Und die Gesellschaft da draußen, die denkt da gar nicht daran. Da. Ich finde das auch komisch, dass es auf so eine Art von Souveränität zu bestehen. Und irgendwelche Leute bestehen auf der Souveränität Deutschlands und machen sich damit zu Reichsbürgern und Nazis oder Rechten oder so. Und ja, und hier sollst du dann wieder auf die nationale Souveränität bestehen, was das Digitale angeht. Ja, nö, sich doch an den Tech-Bros, ja. Oligarchie. Ja, weil die alle so böse sind, ne? Das habe ich ja auch nicht das Gefühl. Also, ja. Da bin ich nicht dabei, so richtig. Ja, also die können auch teilweise böse sein, aber ich sehe es halt ganz einfach so, die Leute benutzen diese Plattform, weil sie halt einen hohen Komfort bieten, im Endeffekt, weil sie den Leuten halt das bieten, was sie möchten. Und wenn sie es aber nicht mehr tun und sie irgendwo ein besseres Angebot haben, und das ist ja auch schon öfter passiert, es ist ja nicht so, dass die tun ja immer so, als wären diese ganzen Sachen alle unumstößlich. Aber es sind schon so viele von diesen Giganten sind da schon irgendwie aufgestiegen und wieder gefallen in diesem ganzen Bereich. Wenn dann irgendjemand um die Ecke gekommen ist und eine bessere Idee hatte, was den Leuten dann besser gefallen hat, dann sind sie dahin gegangen. Und ja. Hinterher erinnert man sich nur schemenhaft daran und weißt du noch damals dies und jenes und man lacht sich drüber kaputt, wo früher die Leute irgendwie waren und was sie da irgendwie gemacht haben. MySpace, keine Ahnung und so weiter. Also sie tun immer so, als wäre es alles so in Stein gemeißelt. Und als könnte da jetzt nur die Regulierung irgendwie dazu bringen, dass irgendwelche Dinge sich zum Besseren verändern oder so. Wenn eure Angebote so toll wären, dann würde auch kein Mensch mehr sich da verweilen auf diesen Plattformen. Sie tun eben so, als wenn meine Daten bei denen besser in besseren Händen wären als bei den Händen der Amis oder so, bin ich mir eben nicht ganz sicher. Aber ja, definitiv, ja. Die können das viel besser ausnutzen als von drüben aus. Aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht schon seit einer Weile nicht mehr. Mit diesem Mastodon ist ja das Hauptproblem eigentlich so ein bisschen so, dass man da wirklich nämlich diese Blasenbildung hat. Weil da ist dann quasi jeder seinen eigenen Server oder hast du da irgendwie einen Server von irgendwelchen Leuten, wo du dich drauf rumtreibst, weil die wenigsten Leute werden sich das ja selber bei sich installieren und betreiben können und da entscheidet dann irgendein Admin darüber, welchen Leuten du dann da folgen kannst, weil du kannst nämlich dann da alles einstellen natürlich bei diesem Server und du kannst halt einstellen, dass er irgendwelchen anderen Servern halt nicht von denen nichts anzeigen darf und so. Also wenn du das dann einfach entscheidest, dass da irgendwie, keine Ahnung, Weltraumaffen-Fans Mastodon nicht angezeigt wird, dann ist das dann halt so, dann erscheint das halt nicht mehr. Ja, es ist inhaltlich Unsinn und deswegen ist es irgendwie ein Ärgernis, dass der CCC das empfiehlt und die hier, keine Ahnung, Telepolis. Und das ist also erst recht halt Leute nach Gesinnung irgendwie aufteilen, irgendwelche Filterblasen, wo sie dann nur noch den Krempel irgendwie lesen können. Den fordern rechtliche Begrenzung der Marktmacht von Big Tech. Ja, Herrgott, wie soll das gehen? Ja, Kartellrecht und das ist auch. Das werden sie auf jeden Fall weiterhin versuchen, ne? So wie sie es ja hier auch schon tun mit Digital Service Act und allem möglichen Kram. Aber es reicht ja alles nicht. Haben wir ja auch. Ja, gucken wir, sehen wir jedes Jahr immer wieder bei der Republika, wie das immer weitergeht und trotzdem wieder kritisiert wird, was wir da alles machen. Weil es geht ja nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Es geht darum, dass der Krieg weitergeht und dass man irgendwie... Ach, das steht als Antwort auf diese Entwicklung hat der Autor Marc-Uwe Kling. Jo, das ja, ist ja gesehen. Kann man ich da aber nochmal... Ich habe es noch ungefähr eine halbe Stunde geschafft. Ja, mir ging ja nicht... Zu krass, zu crazy. Ja, deswegen auch die Behauptung, ja, dass sie weiß, was Republik du mit den Daten machen würden und so, das ist eben alles Quatsch, das ist alles sehr gut. Ja, was verkaufen machen sie mit den Daten natürlich. Also ist ja auch klar, wenn es nichts kostet. Wenn es kauft, nichts kostet, ist man selber die Ware, ja. Aber ich meine, wir haben doch diese Regulierung, dass man überall jetzt was bezahlen können müssen darf, damit man keine Werbung mehr sieht und so. Gibt's doch alles schon. Das reicht aber auch wieder alles nicht, oder wie? Ja, aber das war ja mal diese Regelung und das ist ja auch gar nicht mal so und das kann man ja ruhig mal so machen. Also jetzt von all den Sachen, die denen so einfällt, war es jetzt nicht unbedingt das Schlechteste zu sagen, so ja, ihr müsst den Leuten halt schon auch anbieten, dass sie eure Dienste nutzen können, aber ohne, dass ihr deren Daten irgendwie weiterverkauft, dann halt mit oder ohne, dass ihr eure Werbung dabei sehen müssen oder so. Das ist ja okay. Kann man sich dann selber überlegen, wie man das möchte. Also naja, abgesehen aber davon, dass es natürlich Erfüllungsaufwand natürlich schon bringt für die Leute. Es ist jetzt nicht so, dass sie das alles so mal eben mit Fingerschnips bei sich implementieren können. Das ist natürlich wahr. Aber ich finde, von den Sachen, die man den Leuten auferlegen kann, ist es noch eher im Bereich des Möglichen. Aber ansonsten dieses Genöle dann vor allen Dingen von so Kommunisten wie dem scheiß Marc-Uwe Kling da und irgendwie kommt alle zum Mastodon und Digital Independence Day, ja. Digital Gulag Day. Kommt alle zum Mastodon. Oh Scheiße, den habe ich, glaube ich, eingereicht. Nee, gar nicht wahr. In diesem Fall habe ich den eingereicht. warum Polens Wirtschaft boomt. Ja, hatte ich mich zuerst überrascht. Wow. Weil wir hatten ja schon so mehrere Auflistungen gesehen, irgendwie was bei ARD und ZDF und so stattfindet. Und das Thema Wirtschaft ist ja bei denen also grob unterrepräsentiert. Also geht es ja praktisch nie darum irgendwie. Und jetzt haben sie doch hier tatsächlich einen Artikel, wo ich zuerst, als ich das gelesen habe, gedacht habe, hui, hier wird irgendwie davon geredet, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmer in Polen gut sind und dass das dazu führt, dass da Unternehmen gegründet werden. Das ist so, wow. Ja, wundert mich das überhaupt nicht, weiß ich gar nicht, aber okay. Das bei der Tagesschau, also das, aber okay, am Ende haben sie dann doch noch irgendwie die Kurve gekriegt und haben dann hier reingeschrieben, was war es hier? Zunehmend entwickelt das Land auch eigene Innovationskraft. Viel herablassender kann abgehalfterter Schwellenstaat auch nicht mehr sein. Ey. Ja, wahrscheinlich. Wir sind inzwischen auch ein Schwellenland, genau. Nur halt von der anderen Seite der Schwelle. Ja, was wir. Polen hat seinen Wirtschaftsaufschwung unter anderem der EU zu verdanken. Von deren Fördergeldern ist massiv profitiert. Das stimmt aber auch, dass Polen schon eins der Nehmerländer ist. Ja, das mag ja sein, aber dass sie das hier so hindrehen, dass das jetzt der Grund ist für den Wirtschaftsaufschwung, also das wage ich doch trotzdem zu bezweifeln, dass es diesen Zusammenhang gibt. Weil wenn ich schippe überall Geld irgendwo rein, dafür sorgen würde, dass die Wirtschaft boomt, das wäre mir neu. Also das ist die linke Fantasie, ja, aber... Ich glaube mal, die Tatsache, dass die da gut gründen können und so, die trägt da eher dazu bei. Und ja, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Es gibt ja, ich bin ja wirklich überrascht, also hier von dem Daniel Stelter, den Ökonomie-Podcast, den höre ich mittlerweile ganz gerne und so, was sie da teilweise immer so fallen lassen an kleinen Nuggets über andere Länder und was die da so für richtig schlaue Ideen haben, auch so für das Sozialsystem und so, also jetzt nicht mal irgendwie abschaffen oder Liberalität oder so, sondern einfach nur so Dinge wie, man lockert dann irgendwie den Kündigungsschutz, aber man verstärkt dann halt auch eben die Sozialleistungen halt passend zu diesem, so nach dem Motto, ja, wenn du richtig schnell entlassen wirst, dann geht es halt nochmal länger oder lassen sich noch länger in Ruhe oder solche Dinge irgendwie, und dass man das halt so ein bisschen gegen miteinander abwiegt irgendwie so, die Interessen da irgendwie und nicht irgendwie so sagt, das ist alles butterfest und so und keine Flexibilität und sich dann irgendwie wundert, wenn das irgendwie vielleicht nicht so die besten Anreize ist, aber man rühmt sich dann irgendwie damit, wie viel toll man jetzt irgendwie für die Arbeitnehmer dann irgendwie macht oder so. Also es gibt da halt ganz viele Ideen in ganz vielen anderen Ländern, aber irgendwie sind wir ja trotzdem wieder dann der Meinung, dass wir irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten und wir können nichts ausprobieren und nichts. Und wenn irgendwas gut ist, dann ist es gut, weil der Staat es irgendwie mit Geld zugeschüttet hat oder so. Und deswegen, als ich das hier gelesen hatte, mit diesem Polen hat sein Wirtschaftswachstum, ich finde schon gut, dass sie wenigstens unter anderem geschrieben haben und nicht geschrieben haben, irgendwie hauptsächlich. So, das muss man ja schon anrechnen, oder dass sie überhaupt mal einen Artikel über Wirtschaft machen. Aber ja, also, das fand ich, dachte ich mir doch wieder, ja, okay, jetzt seid ihr wieder hier bei eurem. Die EU hat es ermöglicht und ja. Trotz des rasanten Wachstums liegt Polens Wirtschaft immer noch weit hinter der Deutschen zurück. Ja, das wird so schnell gehen, da werdet ihr euch umgucken, wie schnell das geht. Das war ja schon seit vielen Jahren ja ganz viele von unseren Industriejobs dahin abwandern nach Polen. Ja, es kommen immer noch viele Leute her und arbeiten hier auch, ne? Also, wird aber auch immer weniger. Fragen. Wird immer weniger. Mhm. Ja klar, wenn es denn noch gut geht, da wieso auch nicht, ne? Nur weil Polen ein bisschen weniger Sättigung drin hat. Muss es ja nicht schlecht sein. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Artikel, der, vielleicht ist der so kurz vor Schluss gar nicht so gut, weil der ist doch schon ein bisschen deprimierend. Aber gut. Schauen wir mal. Es geht hier um einen Söldner. Hendrik heißt er und kommt aus den Niederlanden und hat, oder, ja, hat in der Ukraine gekämpft. Und was er so erzählt, ist, ja, man hat sich ja, man hat ja schon vieles gehört, aber er bestätigt einiges und erzählt dann noch ein paar unangenehme Geschichten, die, ja, die mir wieder mal zeigen, warum ich kein Söldner bin. Also grundsätzlich ist es wohl so, dass die ausländischen Soldaten nicht so gut behandelt werden, dass die teilweise ihr Geld nicht bekommen. Teilweise, also wie das geklungen hat, so gut wie ständig. Also. Da erzählt er von kolumbianischen Söldnern, die von den Kartellen da kommen und die halt vor Folter und ziemlich abartigem Verhalten an der Front nicht zurückschrecken. Ja, aber dann erzählt er halt auch von so einer Art Stockholm-Syndrom, das er hat, weil er war dann verletzt und war mehrere Monate lang sogar zu Hause in den Niederlanden und dann haben sie ihn angerufen und gefragt, ob er zurückkommen will. Und er sagt, zuerst dachte ich, so behandeln sie Ausländer immer. Sie lassen einen buchstäblich zugrunde gehen und wenn man dann wieder fit ist, nehmen sie einen plötzlich wieder auf und sie zahlen mir nicht mal mein Gehalt. Und er sagt, ja, obwohl ich wie ein Sack Heu behandelt wurde, hatte ich nach 5 Monaten in den Niederlanden immer noch das Gefühl, dass es nicht vorbei war. Ich wollte meine Teamkollegen nicht im Stich lassen. Es ging mir nicht so sehr um die Ukraine. Also hier hat man psychologisch wahrscheinlich dann auch an ihm gearbeitet. Und das ist, war dann das dritte Mal, dass er bereits in den Niederlanden zurück war und wieder zurückgegangen ist. Er sagt, in den Niederlanden arbeitet er als Schiffsmechaniker, eine Tätigkeit, die ihm Freude bereitet. Aber wenn man so tief in diesen Krieg verwickelt war, dann ist ein normales Leben schwierig. Das ist ein Thema, über das ich viel mit den anderen Jungs gesprochen habe, die alle dasselbe durchgemacht haben. Ein amerikanischer Freund sagte, ich kann das nicht. Dieser Krieg lässt mich nicht los. Ich muss dort sein. Ich muss eine Waffe in der Hand haben für umgerechnet $500 im Monat, die ich oft nicht einmal bekomme. Krieg macht absolut süchtig von Hendrik. Vor allem das Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein, einer Kampfmaschine, in der es letztendlich keine Regeln gibt. Wenn man in diese Maschine steigt, existiert der Rest der Welt nicht mehr. Nur noch dieser Moment. Und was passiert, wenn man nach Hause kommt? Es ist schön, die Familie wiederzusehen. Der Körper ist hier, aber der Geist ist dort. Und so bin ich im Februar letzten Jahres in die Ukraine zurückgekehrt. Puh. Also, richtig übles Zeug. Ja, und dann ist er in das Azov-Regiment, also in eine Brigade, die dem Azov-Regiment untersteht, gekommen. Und da hat es ja einige Anschuldigungen gegeben zu ja, Hitlerismus und Sympathien für die Nazis. Und der Kommandant hat gesagt, nein, nein, das ist nicht mehr das Azov von früher. Azov wurde reformiert, gesäubert und wieder aufgebaut. Und deswegen hat er gesagt, okay, schauen wir mal. Ja, und dann, man muss da noch Aufnahmeprüfungen machen in Hin und Her. So, genau, er geriet mit den Kolumbianern aneinander, die innerhalb der ukrainischen Armee einen Staat bilden, der mit ungelenkten Raketen ausgerüstet war. Man erlebt regelrecht eine kolumbianische Invasion in der Ukraine, sagt Hendrik. Sie hielten sich nur miteinander auf, an anderen Ausländern hatten sie kein Interesse. Und viele der Männer aus den Drogenkartellen waren unter ihnen. Hendrik hörte von Kriegsverbrechen, von Folter, von Verstümmelung. Kolumbianer zeigten ihm Fotos von Enthauptungen. Da Hendrik Spanisch sprach, wurde er gebeten, sich einem Zelt voller Kolumbianer anzuschließen. Seine Aufgabe war es, die eingeschworene Gruppe etwas im Zaum zu halten. Er willigte ein und stellte sich vor. Die ersten Nächte verliefen ohne Zwischenfälle, obwohl die ständigen Luftschutzsirenen anstrengend waren. Doch in der dritten Nacht, gegen 5.45 Uhr, spielten die Kolumbianer plötzlich laute Latinemusik. Henrik, völlig übermüdet, bat darum, die Musik abzustellen, da ein 2-Stunden-Appell war und er sich ausruhen wollte. Die Reaktion war ausgesprochen feindselig. Sie drohten ihm im Schlaf einen herzlichen kolumbianischen Empfang zu bereiten, einen Durchstoß ins Herz sozusagen. Der mexikanische Gruppenälteste, den sie zu ihrem Anführer gewählt hatten, ging mit einem Messer auf ihn zu. Halt die Klappe. Schlägerei, Ukrainer kommen rein, holen ihn raus und müssen ihn dann im Hauptquartier in Sicherheit bringen. Super. Und dann hat er noch eine Strafe bekommen, 35 Liegestütze im strömenden Regen. Wunderbar. Henrik schnappte sich seine Tasche, kündigte seinen Abschied an und ging ins Büro, um seine Akte abzuholen. Dort bot sich ihm ein erschreckender Anblick, Bandera-Flaggen, Hakenkreuze, Nazi-Symbolik. Man sagte, er möchte nichts mehr damit zu tun haben. Ein paar andere ausländische Jungs waren auch weg. Sie hatten gesehen, wie Mannschaften jeden Morgen den Hitlergruß zeigten. Ja, und trotzdem geht er immer wieder irgendwie dahin. Kollegen wurden in die Region Sumy in der Nordukraine entsandt, um 3 Verwundete und einen Toten tief in den Frontlinien zu bergen. Sie kehrten zurück und einer der Verwundeten hatte einen Arm, der nur noch an einem dünnen Hautstreifen hing. Als Henriks Kollege versuchte, den Verwundeten schnell ins Fahrzeug zu ziehen, packte er ihn versehentlich an dem gebrochenen Arm, der sich daraufhin löste. Sekundenlang stand er da mit dem Arm in der Hand, der sah ihn an und sagte nur, ich habe deinen Arm, erinnert sich Henrik. Er legte ihn dem Verletzten auf den Schoß und setzte sich dann ans Steuer. Erst als er nach der Ankunft auf dem Stützpunkt die Trage sah, wurde er kreidebleich. Wir haben ihn 3 Tage vom Dienst freigestellt. Henrik ist nun seit Monaten wieder in den Niederlanden, wo er arbeitet und sich ein neues Leben aufbaut. Er hat erkannt, dass er in der Ukraine nichts mehr zu suchen hat. Was bleibt, sind Erinnerungen. Eine Rückkehr in die Ukraine ist momentan ausgeschlossen, aber man soll niemals nie sagen. Wir wollen verhindern, dass der Krieg nach Europa übergreift. Wenn wir dort aufhören, verschlechtern sich unsere eigenen Chancen. Soll er zurückkehren, dann nicht aus der Liebe zur ukrainischen Regierung. Dort herrscht eine korrupte Bande. Ich war dort für die Bürger. Sie können nichts gegen die Missstände unternehmen. Ja, und das ist halt auch jetzt nicht irgendwie eine Geschichte von irgendeinem kleinen Outlet oder so, das ist schon der Telegraph. Also dementsprechend kann man hier auch, denke ich, davon ausgehen, dass hier halt nicht alles gelogen ist. Nein. Kontrollieren kann man es natürlich nicht. Ja, also Personen, die hingegangen sind. Ja, sie macht da. Also viele davon wurden wohl direkt verheizt an der Front. Wenn es gelungen ist, dass das nicht passiert ist, toll, toll, toll. Bing sagt, Henrik Code ist tot. Okay. Er ist tot. Die Suchmaschine Hassetieren sagt, dass die Suchmaschine sagt, dass er tot ist. Was? Okay. Na gut, das ist jetzt ein frischer Artikel. Ja. Keine Ahnung. Tod sind 50 Demonstranten in Iran, die bei Protesten umgekommen sind, wohl. Weil der Staat sich da hart wehrt. Es ist in mehreren Städten wohl zu Protesten gekommen. Da haben sie auch Gebäude angezündet. Den Hauptstadtsender oder den ersten Sender da auf jeden Fall angezündet, den Eingang und auch noch andere Gebäude. Und insgesamt, wie gesagt, sind ziemlich viele Demonstrationen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass es im Iran seit Wochen nicht geregnet hat. Dass die Leute eben Angst um die Ernten und so weiter haben und um ihren Lebensunterhalt ganz allgemein dadurch. Aber es eben mehrt sich auch der Protest gegen die Regierung. Es wird eben gegen den Diktator da gesprochen und skandiert. Und auch der Schah-Sohn appelliert von außerhalb an Trump zum Beispiel, dass er da vielleicht helfen möge. Die ganzen Sachen, die Rückschläge durch den Staat wurden auch international verurteilt. Hier die Europäer, die Franzosen, Deutschen, keine Ahnung wer noch, haben eine Erklärung abgegeben, dass sie da mal ein bisschen kühl bleiben sollen da. Aber Ayatollah, ich glaube, der war es, ne? Ali Khamenei, die möchten eben dagegen halten und tun das noch. Mal gucken, wie lange noch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch rausfliegen eventuell. Weiß ich nicht genau. Solche Umbrüche. Fragt sich, was dann danach kommen würde. Das steht hier aber auch nicht in dem Bericht. von Tagesschau war es, glaube ich, ja. Ja, wird allgemein auch ein bisschen tief gehalten, das Thema, ne? Also, ja, die Medien... Kann sein, dass da zu Umbrüchen kommt halt. Die Medien sind ein Witz, was das angeht. Ja, wir hatten ja auch schon super tolle grüne, moralisch wunderbare und SPD und so Leute, die ja ganz oft mit irgendwelchen iranischen Sachen da irgendwie unterwegs waren. Claudia, ne? Roth. Claudia Roth im Kopftuch, ja, unter diesen Naja-Toller-Bildern da, ja. Oh. Ist ja auch berühmt, ja. Oder hier Steinmeier, als er noch Außenminister war, irgendwie das Bild, wo er auf den Botschafter oder was da war, irgendwie zugelaufen ist und den angrinst und ihn da zuzwinkert an, zu ihm. Ja, und der, die zeigt Gratulationsnote. So. Genau, ja, dieses Skandal damals, oder für mich ein Skandal, für Deutschland wahrscheinlich irgendwie nicht, dass da im Namen der Bundesrepublik Deutschland den Leuten da zu ihrer Revolution gratuliert wird von unserem Bundespräsidenten. Wo ich nur sagen kann, in meinem Namen nicht, also definitiv nicht. Und ja, oder auch so toll hier die Amine irgendwas oder so, ich fällt gerade den Namen nicht so richtig ein, aber es ist so eine, die hat so diese Locken, diese großen Frisur, der ich seit etlichen Jahren irgendwie bei Twitter folge, und irgendwann da haben sie versucht, die zu entführen. Da die wohnt, glaube ich, in Washington, da gibt es eine ganz große, also in Amerika, da gibt es eine große iranische Community von Exilanten. Und da haben die probiert, also das Regime hat versucht, sie da außer Landes zu entführen. Und da war die irgendwie in Deutschland vor 2-3 Jahren oder so, bei unserer tollen Ampelregierung, und hier die blonde Islamwissenschaftlerin von den Grünen, die unsere sogenannte Menschenrechtsbeauftragte war, die wollte sich nur heimlich mit der treffen. Heimlich. Ach, ich kann mich erinnern. Jo. Mhm. Und dann hat sie das fett vertwittert, aber die ist ja. Ja, die hat das dann sofort rausgehauen. Ja, finde ich auch richtig so. So ein Quatsch. Also. Ja, nicht die armen Iraner irgendwie sauer machen. Ne? Also die da das mit der Macht haben. Das war ja auch islamophob und so. Also unglaublich, unser Deutschland-Iran-Verständnis irgendwie ist ganz, ganz komisch bei diesen Parteien irgendwie. Ja, irgendwie hat Deutschland nie begriffen, was das für Leute sind da. Das ist das politische Deutschland. Ja. Nie begriffen, dass das einfach halt Blutsäufer sind. Ja, aber hintenrum dann auch irgendwie immer so davon reden, dass das für Schergen wären und so weiter, und dann vorne rum so freundlich tun. Ja, machen die das hintenrum? Weiß ich nicht. Ja, oder machen sie relativ offen sogar hier bei uns. Klar. Hintenrum weiß ich jetzt nur, dass sie nicht recht ins Gesicht sagen, so ungefähr, sondern eben da immer noch freundlich sind, lieb Kind tun. Ja, und der hat es dann endlich hinter sich, wa? Der braucht sich mit allem Scheiß nicht mehr beschäftigen. Ja, Erich. 14. April 1935. Mhm. Also, hat er lange gemacht. 91. Ja. Ich find's schade, dass er weg ist, weil warte mal, ich hätte mir den Tweet vorher raussuchen sollen. Er verfasste 49 Sachbücher, ja. Okay. Sach- und Lachbücher. Ja, aber das Ding ist doch, er hat Fragen gestellt, er hat spekuliert. Er hat nie irgendwem gesagt, du bist ein Idiot, weil du glaubst es nicht oder so. Klar, der hat sich über dann gesagt, die Mainstream-Archäologen oder so. Aber er hat im Endeffekt, und das sagen viele Leute heute in Reaktion auf seinen Tod, er hat den Menschen beigebracht, außerhalb der Kiste zu denken. Hm. Ja, indem er, ja, nein, das Ding ist doch, viele von uns haben ja diesen, ich war einer davon. Ich habe den im Fernsehen gesehen, ich war 9 oder 10. Und ich fand das cool, was der erzählt hat, war super interessant. Dann habe ich irgendwie, dann war der bei uns in unserer kleinen Gemeinde, und dann war ich da in der kleinen Mehrzweckhalle und habe sogar den Vortrag gesehen mit 10 oder 11 und habe die Bücher gelesen. Aber irgendwann begreifst du ja, was er macht. Und dann lernst du aber auch, wie du halt das Material findest, um die Sachen zu entkräften. Es gibt ja dann Bücher, die über seine Bücher geschrieben wurden, etc. pp. Also mir hat er beigebracht, dass man durchaus halt über Dinge spekulieren kann. Und dass man, ich find's beeindruckend, dass er das sein ganzes Leben irgendwie mit verbracht hat und auch finanziert hat und halt auch Expeditionen und was weiß ich und Reisen davon finanziert hat. Und klar, das, was er erzählt hat, ist zu großen Teilen Hirngespinst. Aber das ist ja Gender-Leute. Das ist ja, ja auch bei den Jungs gibt es ja auch nicht anders. Genau. Das hätten die Männer gar nicht alleine machen können. Da waren bestimmt die Frauen vom Merkur mit dabei. Ich meine, nicht umsonst habe ich ja ein Video aufgenommen, in dem der Herr Erich irgendwie zu Wort kommt mit Wogen-Ideen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das denn? Wenn man es nochmal empfehlen waren wollte. Die Göttermaskulisten? Genau, waren die Göttermaskulisten. Hieß es, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Ach ja, so schön kleine Einzelvideos. So viel Arbeit für so wenig Views. Ah ja, das ist eins davon. Ja, aber er wird mir auf jeden Fall fehlen. Ich meine, er macht dann halt, er fasziniert dich. Hat er das denn wenigstens erfunden, diese Geschichte? Oder ist er nur auf dem Trend aufgesprungen? Nein, Paleoastronautik ist er nicht der Erste. Schade, ich dachte, er hätte das wenigstens erfunden. Nee. Nee, aber er macht eine Entwicklung durch. Du glaubst ihm vielleicht als Kind oder als jemand, der nicht so viel weiß, aber später ist er halt einwandfreie Unterhaltung. Ja. Und ich finde auch, erst sein Erfolg hat so Leute wie Axel Stoll erst möglich gemacht. Ja, ob das so, dass so auf seinem Grabstein draufstehen sollte, das weiß ich nicht. Nee, es gab doch sogar, der Stoll hat doch behauptet, er kennt Däniken. Okay. Und Däniken hat dann gesagt, die Person ist mir nicht bekannt. Ach so, ja, genau. Ja, das war ja aus dieser Doku von Bartoschek und so. Genau. Oder war es da aus Bartoschek oder war es aus der Mondverschwörung? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war aus der von Bartoschek und dem anderen, dieser bekannten Stollbuch- und Doku-Geschichte. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, Erich, ich hoffe, ich du gefunden. Bist da, wo du hin wolltest. Ne? Ah, die Göttermaskulisten, ja, ich will das rausfinden, ne? Ja, eben, also wenn er es rausfindet, dann jetzt, ne? Der hat diese Bücher gar nicht alleine schreiben können. Das war gar nicht möglich. Also, das muss auf jeden Fall da waren bestimmt Aliens dran beteiligt an den Büchern, die der geschrieben hat. Oder hatten sie Affen aus dem Weltraum? Vielleicht auch das. Ich gucke mir das jetzt an, waren die Göttermaskulisten. Solange solche Leute nicht ihre eigene Kirche gründen, ist es okay. Genau das hat er, das finde ich lustig, weil das hat er in einem Interview, hat er das gesagt, es wäre ihm ein Gräuel, wenn Leute irgendwie das religiös, wenn sie einen Kult draus machen oder irgendwas. Er will, dass die Leute denken. Er will nicht, dass sie irgendwelchen Fußstapfen. Er sagte aber, er hätte an den Büchern gar nicht so viel Geld verdient. Und viele der ausländischen Auflagen, er sagt irgendwie, von seinem indischen Verleger kriegt er irgendwie 2 Kilo Darjeeling-Tee für die Rechte. Und dass er im Ausland oft auch so halt Raubdrucke unterschrieben hat. Hat er nicht so ein Museum, das zumachen musste wieder oder sowas? Oder genau, der hat so einen Freizeitpark. Ein Museum/Freizeitpark. Ich finde es total schade, das hätte ich gerne mal in Aktion gesehen. Das wäre echt eine Sache gewesen. Ja, kannst nur Videos gucken. Immerhin. Jetzt reist der paar Anhalter durch die Galaxis. Ich glaube, der hat schon. Ja, ich sag mal, er kommt bald wieder mit seinem neuen UFO oder so. War schon Feierabend, heute ist aber Frühschluss. Ja, das ist so, wenn einer von den Leuten krank ist, der normalerweise auch Sachen einreicht und vorträgt, dann kann das mal kürzer werden. Das ist. Und im Winter ist das ja sowieso kälter. Was du also echt sagen, wenn man besonders heizen muss. Genau. Schaut einfach nochmal, waren die Götter Maskulisten oder ein ewiges Däniken-Video. Das ist fast so informativ wie wir. Ansonsten ist Knicklicht oder Miete pro Kopf, ne? Geht auf den safespace.net und abonniert das Mama-Magazin. Es ist sehr gut. Ja, fördert, was der freie Dienst uns zerschmettert, was ihr schadet. Für heute. Oder. Jetzt gibt es fast out of here. Sag mal, wo kommt diese riesige Felsquader her? Den kann doch hier nicht die Urbevölkerung angeschleppt haben. Da ist doch etwas faul.